Dorfschönheiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dorfschönheiten. Wir grüßen euch zu meiner Seite oder an meiner Seite. Zu meiner Seite, was war das? An meiner Seite sitzt natürlich Robert. Herzlich willkommen im Cast. Hallo Peter. Herzlich willkommen im Cast. Du hast es in den Cast geschafft. Ja. Du spielst heute Peter Stolze. Genau. Wir machen einfach heute verdrehte Rollen. Und ich mache einfach in einer Glanzleistung, spiele ich einfach noch eine weibliche Rolle mit. Okay. Wie Maria. Wie Arthur. Stimmt. Ansonsten spiele ich es eben alleine. Ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich auf den King of Beans Cast, ey. Herzlich willkommen. Eigentlich den kündigen wir auch schon seit vielen Folgen an. Ja, ich sträube mich so hart davor, weil das so eine Menge Vorbereitungsarbeit ist. Du musst halt 10 Staffeln gucken. Ah, das wird verdammt gut, ey. Das weiß ich jetzt schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Flix Episode 3. Genau. Ach nee, es war was anderes. Und heute haben wir euch 2 super geile Filme mitgebracht. Super geile Filme, über die wir eigentlich nicht viel reden können. Ja, genau. Und deswegen, Peter, was gibt es Neues? Lass uns da die Zeit rausholen. Genau, wie immer. Wir quatschen eigentlich immer sehr viel. Ein Opening Talk. Aber für mich, super. Für mich, super. Robert, ich habe eine E-Mail bekommen. Ja. Von einer Frau namens Silke Potthoff. Okay. Und zwar ist das eine Redakteurin für die Firma Tower Productions. Die machen verschiedene Formate für RTL. Okay. Und ich könnte mich wegkrachen. Ich bin gerade. Ich lese es einfach mal vor. Lieber Peter, ich recherchiere gerade für ein neues RTL-Format. Dabei bin ich auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Deine Musik gefällt mir sehr. Anbei ein paar Infos zu unserem Format. Second Chance Project. Das hat doch auch eine sehr, sehr geile Parallele zu deiner vorherigen Bandkarriere. Das ist eigentlich das Lustige, ja. Also ich habe tatsächlich mal in einer Band gespielt, die hieß auch Second Chance. Steht aber in Klammern noch dahinter, Arbeitstitel. Heißt eine neue RTL-Dokumentation, in der wir einen Menschen begleiten, der vor der größten Entscheidung seines Lebens steht. Lässt er sein altes Berufs, also in Klammern Berufs oder nur Leben, und die damit verbundene Sicherheit, also die gehen schon davon aus, dass man Hartz-IV-Empfänger ist quasi, und Sicherheit hinter sich und wagt einen kompletten Neuanfang als Sänger? Oder hält er am Ende doch an seinem alten Leben fest und lebt es weiter wie bisher? Um diese Fragen für sich klären zu können, trifft er im Rahmen, ich muss jetzt schon lachen, unserer Dokumentation auf 3 erfahrene Sänger, die aufgrund ihres eigenen Werdeganges nur zu gut wissen, wie schwierig diese Entscheidung sein kann. Das sind dann bestimmt so Leute wie Costa Cordalis oder irgendwelche Leute, Daniel Kühl. Pietro Lombardi. Ja, so Leute wirst du dann treffen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Erfahrungen mit ihm und gewähren uns dadurch auch einen Einblick in ihre eigene persönliche Lebensgeschichte. Für alle Protagonisten ist es deshalb auch immer eine emotionale Reise in ihre eigene Vergangenheit. Wie hat alles begonnen? Was waren die größten Herausforderungen? Was hat sie auf ihrem Weg unterstützt und begleitet? Sie wissen, wie hart das Business ist und möchten deshalb unseren Sänger bei dieser schweren Entscheidung begleiten und ihm unterstützend zur Seite stehen. An unserem letzten Drehtag lernen sich alle kennen und treffen erneut auf ihren Schützling. In Anführungsstrichen Schützling. Okay. Also so richtig wird man eh nicht unterstützt. Nun werden sie erfahren, ob ihr oder ihm einen Neuanfang wagen wird, oder er einen Neuanfang wagen wird, ja, oder nicht. Kannst du dir vorstellen, dass das für dich interessant ist? Dann sag mir doch bitte Bescheid, ich würde mich gerne telefonisch bei dir melden. Liebe Grüße, Silke. Also ich habe... Peter, warte. Auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr interessant. Ja. Auf der anderen Seite wäre das Erste, was ich gemacht hätte, wäre, hätte gegoogelt. Hätte recherchiert. Wer ist das? Ist das irgendein Fake-Kram oder ist da wirklich was am Stissel? Und auf der anderen Seite möchte ich, dass du da mitmachst. Nee, ich habe tatsächlich schon mal geguckt, Tower Productions als die Firma gibt's. Man kann auch das Team einsehen. Natürlich, die Redakteure sind nicht im Team mit auf der Seite. Also man hat auch Gesichter dazu. Tower Productions. Die Firma gibt's tatsächlich. Und die machen so Zeug wie das große Backen. Ach so, die machen halt, ja, naja, es sind halt, es scheint halt wirklich ein Fernsehkram zu sein. Mhm. Also es sieht auch von der E-Mail her sieht's relativ seriös aus, aber so sieht Spam auch aus, gell. Ja. Das ist immer, das die, ist eben die Sache. Das Ding. Das große Backen machen die, Undercover Boss, Let's Dance, Naked Attraction, habe ich noch nie gehört. Clever abgestaubt, gut, das kommt auf ZDF, kenne ich auch nicht. Geschickt eingefädelt, unser neuer Chef, jetzt entscheiden wir. Das ist quasi der RTL-Cast hier jetzt. Das finde ich am besten. Sommer, Sonne, Superstau. Geil. Auch eine Reportage. Wie geht Deutsch? Ein Ratgeber für Migranten. Sexy Beasts. Da würde ich auch reinpassen, ey. Secret Millionär. Da würde ich einfach, wie bei South Park, hier so ein Arschgesicht machen. Einfach die ganze Zeit im Handstand rumlaufen. Sexy Beast, das ist meine Verkleidung. 1000, wer ist die Nummer 1? Wie werde ich... Mein himmlisches Hotel. Hänsler hinter Gittern. Junior Dogs finde ich auch gut. Ah, da geht's um Ärzte, nicht um Hunde. Wohnzimmerhelden. Und Spa Wars. Star Wars. Ey, Peter, ey. Mach da mit, Junge. Nein. Also für mich zwei große Sachen, die dagegen sprechen. Erstens, ich habe es überhaupt nicht vor, mein Berufsleben hinter mir zu lassen. Ist logisch, ja. Und zweitens... Weil die Welt gerade erst angefangen ist. Und zweitens, RTL. Ich weiß jetzt schon, was das für eine Grütze wird. Naja, aber geil, danach kannst du ins Dschungelcamp gehen. Wenn du da warst, kannst du ins Dschungelcamp gehen. Und wenn du danach warst, kannst du dir zu... Ja. Was läuft seit gestern wieder hier in... Adam sucht Eva, wo sie nackt die Leute finden wollen. Das ist halt super geil, Peter. Da kann ich mal das mein ist, Ding in die Kamera halten. Das ist deine Fahrkarte. Nach ganz oben. Nach ganz oben. Also und in die C-Liga. Und irgendwann sitzt du bei Böhmermann und Schulz. Nee, Schulz und Böhmermann, so rum. So rum, ja. Irgendwann sitzt du bei Böhmermann und Schulz und alle lachen dich aus, weil du bei RTL da angefangen hast. Ey, super geil. Super geil. Das bringt nach einer Karriere. Und dann kannst du zum Rocket Beans gehen. Und dann krieg ich nie wieder einen Job, ey. Wo waren Sie bei RTL? Sie haben 3 Jahre bei RTL verschwendet im Dschungelcamp und so. Nee, da können wir Sie nicht einstellen, Sie sind zu doof. Ja, da brauchst du dann aber auch keine Arbeit mehr. Weil die kommen immer euch irgendwie durch, die Leute. Mm, du musst halt das Gehirn dann ausschalten. So, du musst halt das Gehirn wirklich abgeben. Aber das ist deine Chance. Deine Bühne. Ich überlege tatsächlich mal zurückzuschreiben. Und mich würde einfach mal interessieren, was zurückkommt, wenn ich sage, ja, aus den Gründen ist es nichts für mich. Und dann zurückkommen, ja, du brauchst ja nur so zu tun und wir kriegen das schon alles hin, wir stellen das dann. Ah, du willst einen investigativen Beat machen. Pete investigated. Pete, du. Investigation Pete. Aber. Go, go, Gadgetto Gitarre. Das Ding ist eben so Spam-Mails kann auch jeder fälschen, gell? Dann nimmst ja, du irgendwo sicher. So ein Logo her und sowas. Klar. Also das kann auch der größte Scheiß werden. Klar. Ja, also nur mal so, ich fand's ganz lustig, es klingt auch so wirklich nach einem richtigen Casting, so wie ja, das auch beschrieben ist. Ich denke mir immer so eine Spam-Mail macht sich nicht so den Aufwand, so das so zum Schreiben auch noch so mit den Arbeitstitel und alles. Und nee, glaube ich auch nicht. Da wird das eher schlichter gehalten. Ja. So, dass der und da werden Interesse noch zeigst, größere, so. Größere Versprechungen gemacht. Die hat ja nur hinterfragt, ob du da Interesse dran hast. Genau. So. Man weiß es nicht. Wer weiß, wenn ihr Erfahrung damit habt. Falls ihr. Oder Silke, wenn du zuhörst. Ja, genau, wenn du zuhörst. Ruf mich an, damit ich absagen kann. Aber du hast doch meine Nummer nicht, aber ruf mich an. Aber im Bereich des Möglichen ist es, gell? Ja. Bereich des Möglichen ist es, dass die durch YouTube geforstet hat und dann halt dich gesehen hat mit und sie hätte dein Talent erkannt. Ja. Die hat das Helene Fischer Video gesehen und hat sich gedacht, Helene Fischer, sag die Titel. Ja, aber ich weiß nicht, du hast ja eine ganz schöne Reichweite mittlerweile auf YouTube, sag ich mal so. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, der ist Schlagersänger, den können wir gut vermarkten. Ja, gerade auf RTL, also da covert wirklich jeden Scheiß. Ist wirklich so, ja. Das ist ja das Schlimme eigentlich. An mir. Na, ich muss sagen, ich kriege ja öfter solche Mails. Das liegt aber auch daran, dass ich mal bei X-Factor mitgemacht habe. Ja, stimmt. Direkt in der Vorrunde rausgekegelt quasi. Stimmt, du warst in ja mal der ersten Runde. Du warst ja mal bei sowas. Aber es ist ja auch RTL. X-Factor ist auch RTL. Genau, genau. Fox gehört ja auch zur RTL-Gruppe. Ich habe ja nochmal geguckt, ja. Das ist wirklich die RTL Media Group. Ja, ja. Und also bist du ja eigentlich schon ein guter Bekannter. Genau, ja. Daher so, also eigentlich könntest du wirklich ja schon dort einsteigen. Sagst du hier. Stimmt, das ist der damals rausgeflogen ist. Die Kohle ran. Die Kohle ran. Ich bin Profi. Ja. Also seitdem haben die eigentlich meine Mail und ich kriege immer mal wieder solche Mails für irgendwelche Formate und sowas. Auch das erste Mal, dass ich direkt eine Anfrage für eine Doku bekomme. Krass. Ich habe auch schon Anfragen bekommen für DSDS quasi. Ja. Ein, zwei Mal so von irgendwelchen Casting-Leuten da. Ha, und willst du es dir nicht nochmal überlegen? Die suchen halt verzweifelt Leute, gell? Na, also DSDS ist halt derbe am Sterben. Genau. Seit ein paar Jahren. Eine war sogar mal relativ hartnäckig, die hat mich dann nochmal angeschrieben, hat gesagt, hier, wir würden dir auch die Fahrt bezahlen und sowas, gell. Okay, krass. Ich habe mir gedacht, ich habe trotzdem kein Interesse. Haben die dich dann damals aufgezeichnet auch? Nein. Videomäßig oder so? Das haben die dann meist erst gemacht. Die haben ja zwei Vorrunden gemacht, die waren in Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Es gab zwei Vorrunden sozusagen, man war dort in diesem Castinggebäude, ich weiß auch nicht mehr, was das war, ob das ein altes Theater war oder irgendwas. Und da hast du deine Vorrunde vor irgendwelchen Leuten aus der Musikredaktion von Vox ja. oder RTL, also aus der ganzen Media Group. Und die haben dich dann beurteilt. Und ich habe ja damals auch den Titel sehr wörtlich genommen. Es hieß ja, wir suchen Originale, keine Abbilder. Ja. Dann habe ich mir gedacht, gut, gehe ich hin und spiele nur eigene Lieder. Dann habe das auch so gemacht und das war wahrscheinlich der größte Fehler. Mhm. So nach dem Motto, habe das gespielt und die haben gesagt, ja, das klingt nicht schlecht und so. Vielleicht sollst du das mal an eine Plattenfirma schicken und so. Die klingen alle nicht schlecht, die Lieder. Aber wir können uns dich nicht vorstellen auf der großen Bühne. Wahrscheinlich lag es auch mehr an der Musik. So ja. Nach dem Motto, ja, mach mal dein Mädchenkram, dein dein Liebeskram. Mach den mal alleine. Der Tim Bensko. Ohne RTL. Der Tim Bensko der Thürings, wird Peter auch genannt. Ja. Ja. Man müsste es halt mal wirklich einfach mal aus Interesse einfach mal drauf anlegen. Oder? Ich habe halt ein bisschen Sorge um mein Ansehen. Ey, was für Ansehen, Peter. Jetzt mal ehrlich. Also, es ist nicht verwerflich, bei sowas mitzumachen in unserem Job, ja? Muss ich mal sagen. In unserem Job, ja? Ich meine, es gibt so Sachen wie Dschungelcamp ist da schon nochmal eine andere Hausnummer, ja? Mhm. Das ist was ganz anderes. Aber ich würde einfach nur mal interessieren, wie weit würde man da kommen, überhaupt. Das würde mich einfach mal interessieren. Ich vermute, ja, vielleicht seht ihr demnächst Undercover Pete. Undercover Pete. Undercover Pete bei RTL. Und dann machst du einen Blog. Aber, gell? Der erscheint nur auf die Dorfschönheiten. Wollte ich gerade sagen, du trägst nur die Dorfschönheiten gebrandete Sachen dann, wenn du im Fernsehen bist. So eine richtig bescheuerte Basecap, so eine bescheuerte Mütze, wo dann die Dorfschönheiten. Wie Niki Lauda oder, ja, genau. Oder Axel Schulz. Fackelmann. Genau. Das ist ja auch so geil, dieser Ausschnitt. Schönen guten Tag, mein Name ist Axel Schulz und willkommen zu den dümmsten Sportlern der Welt. Kennst du das? Ich kenne das, ja. Willkommen zu den dümmsten Sportlern der Welt. Ich überlege gerade, ob wir eigentlich... Ich könnte mich immer so amüsieren bei der Werbung flüge.de. Fluege.de. Und ich überlege gerade, ob wir das bei die Dorfschönheiten auch machen müssten für Leute, die es nicht raffen, so nach die dem Dorfschönheiten. Schönheiten. Punkt. Ja, das Krasse ist ja... Wordpress. Komm, T-O-M. Ja. Nicht K-O-M-M. Nein, eigentlich ja Zom. Zom, ja. Ist ja, weil Kom wäre ja K. Würden die Leute als K verstehen. Sagst du auch Zirkus. Aber gut, Zirkus kann auch mit Z geschrieben werden. Pass mal auf. Mir fällt gerade was ein und mir ist es wieder entfallen. Ich hab da was. Ich hab's vergessen. Wisst ihr, wenn eben alle Stricke reisen, in 10 Jahren, Peter. Na, in 10 Jahren. Wir machen das einfach als 100. Special der 100. Folge, die Dorfschönheiten. Wir gehen dann einfach zum Supertalent und machen euch eine Scheiße. Und beschreiben dann, wie das so ist. Naja, gut. Ich meine, in so einer Castingshow, ich denke, da gibt's, es gibt seriösere Castingshows und nicht so seriösere Castingshows. Mhm. X-Factor gibt's, glaube ich, nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Da würde ich vielleicht eher zu The Voice gehen, als zu, mhm, als zu Supertalent. Ah, The Voice, also zu Dingsbums. Mhm. Du weißt schon. Du weißt schon. DSDS. Ich wollte gerade sagen, SD. SDSD. Wie war das? SSDS, GPS. GPS. Ich konnte das mal. SSDS, DSS, WM, UGAB, RTL, AD. Ja, stimmt. Das ist wie so eine Behinderung, ey. Das habe ich so lange durchgesprochen, bis ich es auswendig konnte. Ja, bei The Voice denke ich mir immer, das sind dann schon wieder, das wird doch zu krass, finde ich, die Talentstufe, so, da sind teilweise übelst die Profis dabei, Leute, die dermaßen gut singen können. Ja. Was mir immer fehlt, ist so was Ähnliches wie, was es hier mal mit Xavier Naidoo gab, auf Vox war das auch, wo die sich dann alle zusammensetzen, die ganzen Musiker, singen meinen Song. Ja. Und dann haben die sich zusammengesetzt und jeder hat dann immer, also ging es immer um einen Musiker in der Folge jeweils. Ich habe die erste versucht, Staffel gesehen, ja. Ein Lied zu covern, jeder. Ja. Und sowas fehlt mir aber eben mit Musikern sozusagen. Also, dass man wirklich immer Musiker aus dem Volk nimmt. Also, Leute von nebenan. Ja, aber für die interessiert sich ja keiner, also schaltet keiner ein. Es muss immer, na klar, ganz oben sein oder ganz unten so. Das ist immer so. Ja. So deswegen wollen sie so einen richtigen Hartz-IV-Musiker wie dich. Genau, ja. Deswegen haben die mich angefragt. Weil sie sich denken, das ist so ein richtiger Assi. Der spielt Pokémon. Spielt Pokémon und Helene Fischer. Das ist so ein kleiner Nerd. Und, den können wir als fetten, faulen Nerd verkaufen. Genau, ja. Und so wird das, Ja. Eigentlich müsste man, während man aufgezeichnet wird bei so einer Doku, muss man nebenbei die ganze Zeit selber mitblocken. Also die ganze Zeit seinen eigenen Kameramann dabei haben. Wenn du das darfst. Der die ganze Zeit mit. Wenn es nicht vertraglich irgendwie abgeriegelt ist. Und ich denke auch, die werden sich da absichern. Da gibt es krasse Knebelverträge wahrscheinlich. Mhm. Würde ich mal vermuten. Dass du eben nicht sagen kannst, nee, so war das gar nicht, gell? Ich habe ja Gegenbeweise. Das hat ja mal Jan Böhmermann gemacht, gell? Der hat doch mal einen eingeschleust hier bei... Ja, bei Schwiegertochter besucht. Das fand ich ganz gut. Dass er, da wollte mich meine Kollegin nochmal einschleusen auf Arbeit. er hat immer gesagt, hier, ich melde dich für Beate an. Die ist ja Beate Fischer. Beate Fischer. Ja, aber... nee. Bei der müsstest du aber dann eher wie Bettina hier von Fettes Brot singen. Ja. Ach, Peter, das danke, dass... Zieh dir bitte was an. Ja, oder? Pack deine Brüste ein. Pack deine Brüste ein, ja. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr interessant. Ich dachte mir, das... Ich will auch in diesen Welt. E-Mail-Verteiler. Ich schick mal deine Adresse hin und sag, hier, der wäre was. Der war was. Das ist das falsche Schwein, was ich kenne. Und dann duellieren wir uns um den Platz. Ey. Wisst ihr was? Wir melden Guido an. Mit seiner Gruppe, die Billigbeats. Mit Billigbeats. Ist ja, ey, das wäre aber der Knüller. Das, wenn er da mitmachen würde bei Billigbeats. Mit Billigbeats und das war sowieso eine geile Kombo eigentlich. Billigbeats. Das ist Shime, Raphael und solche geilen Lieder. Haben sie Ginny hier von Falco gecovert. Shime, Raphael, zu viel Code an deine Lippen. Du verfluchter Code-Nascher. Das ist so eine Scheiße. Oh Gott. Also so ein paar Bros, das ist derselbe Typ, der für die der Eismann-Parodie von Der Untergang, der die gemacht hat, die ja in derbe viral gegangen ist, auch bei YouTube. Mit seiner Band Billig Beats gibt es auch einen schönen YouTube-Kanal, die Billig Beatser. Nur geile Lieder. Premium-Content, sag ich mal. Billig Beats. Ja, gibt's auch noch alles. Du hast, natürlich gibt's das alles. Der nimmt das nicht raus. Kannst du vergessen, ey. Was ist das? Ach ja, Billig Beatser. Funny Jack wird beschenkt. Nein, wer ist ein Funny Jack? Guido. Mhm. Guido. Wir haben auch eine richtig geile Webserie gehabt. Die Super Dudes. Und da bin auch ich dabei. Bei den Supertudes auch? Nee, hier. Nee, ah, hier. Mhm. Und Action. So eine kleine Reihe über deutsche Kultfilme. Super geil. Und da gibt's sogar einen ersten Teil von unserem, wie heißt das, von unserem Ghostbusters Spezial zum 30 Jahre Ghostbusters Jubiläum. Ach ja. Ja. Jo, Freunde. Da fange ich mal an, über meine Themen zu reden. Hast du noch ein Thema? Wollen wir uns reinteilen? Da sage ich jetzt ein kurzes, wenn du noch eins hast. Wir können immer abwechseln. Na, ja. Ich habe noch ein, zwei Sachen. Na gut, dann komme ich jetzt mal zu meinem Thema. Und zwar habe ich hier meinen schönen Retro-Gameboy hingelegt. Mit einem meiner Lieblingsspiele, Kirby's Dream Land. Okay. Und ich, Trottel, habe jetzt, ich natürlich immer große Fresse gehabt, ja. Also damals ein Gameboy-Spiel durchspielen war was, ja, muss man mal so sagen. Also ich habe hier den Original-Gameboy, den großen, den richtigen Klotz. Schön monochrom, man sieht kaum was in dem Licht. Und ich dachte immer, geil, die Spiele waren ja damals um einiges schwerer als heute. Und ich dachte mir immer, geil, du kannst das Spiel in einer halben Stunde kannst das durchspielen. Geil, du bist ja echt ein krasser Typ. So, was passiert ist, wenn man im Startbildschirm, habe ich rausgefunden, nach oben drückt, Select und A, erscheint hier so, kann man ganz schlecht lesen, mittendrauf Extra Game. Mhm. Also es ist quasi der Kirby Hard Mode. Ach ja. Also nochmal das ganze Spiel mit mehr Feinden, mit komplett neuen Feinden, sackenschwer. Okay. Teilweise zielsuchende Sachen, übelst krass. Und da habe ich mich echt geärgert, weil im Endeffekt schmälert das ja meinen damaligen, als Kind war das ja der übelste Triumph, wenn du neben Pokémon oder sowas noch andere Gameboy-Spiele durchgespielt hast, weil die einfach härter waren. Mhm. Und ja. Das wollte ich einfach mal sagen, weil mich das innerlich ein bisschen ankotzt. Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Das ist I'm noch crazy. So. For you. Ist krass, dass es noch so einen Hardmode gibt, aber auch so versteckt, gell? Ja, weil du musst ja nach oben Select und A drücken. Und dann auf einem Startbildschirm und dann ist das ganze Spiel nochmal von vorne. Und das ist ja relativ umfangreich. So, du spielst in einer halben bis dreiviertel Stunde durch, Speedrunner wahrscheinlich in 20 Minuten oder so. Hm. Aber voll okay. Und dann nochmal das Ganze plus mit vor allem komplett neu designte Gegner. Hm. Die Bosse haben vollkommen andere Patterns, die bewegen sich mehr, die werfen mehr Sachen weg und so weiter und so fort. Die sind viel schwerer alles. Also das ganze Spiel ist einfach schwer. Hm. Krass. Sick. Sick. Sick. That's sick. Peter, ich sehe ja schon, dass hier die Nintendo-Seite aufgeschlagen. Hm. Und zwar heute nicht für die Switch, sondern du äugst auf ein Super Nintendo Mini. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt am vergangenen Donnerstag mit einem Kumpel einen Zockabend gemacht. Ja. Und er hat sich das Ding, das kann man gar nicht glauben, dass er das noch für 100 Euro geschossen hat. Geil. Weil ich habe nur mal geguckt, bei Amazon kriegt man es für 140. Ist ja so minimale Preis, für das man es noch neu kriegt. Und bei ihm war einfach die Freundin unterwegs. Ja. War Müller in Weimar. Und da war das Ding drin für 100 Euro. Geil. Schön. Und das Ding steht gehabt für 100 Euro. Obwohl das auch schon nicht die unverbindliche Preisempfehlung ist. Das ist schon ein höherer Preis. Ja. Hm. Was waren da? Waren 90 oder so. Okay. Und jedenfalls haben wir auf jeden Fall, also natürlich haben wir auch PS4 gezockt. Ja. Die wollt ihr ja auch sehen. Und wir haben aber auch viel Super Nintendo Mini geil, gespielt. Geil. Affengeil Teil 3. Das war schon fett. Und das passt nämlich jetzt gerade auch dazu. Unter anderem haben wir nämlich Kirby's Dream Course. Nee, Quatsch. Dream Course. Doch, ja, das ist es, genau. Ja. Das ist fast genauso wie das, nee. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, Kirby Superstar war das. Ja. Das ist ja fast das genauso wie das. Hat einen Multiplayer, ne? Ja, genau. Das kann man nicht auch zu zweit spielen, das war ganz geil. Und das ist ja auch fast genauso wie das Original-Game. Hm. Da hat man noch so ein paar Minispiele dabei. Die sind auch relativ sinnlos, wie so ein Wettrennen hier gegen den Endboss. König DDD. DDD, genau. Und ja, verschiedene Games hat man da noch, Spielmodi, wo man dann irgendwelche Schätze holen muss und sowas. Aber unter anderem hat man auch die Story und die haben wir auch ganz schnell innerhalb von 20 Minuten durchgezockt. Okay, krass. Ich habe auch zu ihm gesagt, ey, wenn das jetzt so ist wie das Original, haben wir das gleich durch. Gell? Er konnte es gar nicht glauben. Wir spielen das und auf einmal waren wir am Schloss. Zack, haben den Typen kalt gemacht. Gell? Ich bin hier also ein Auge rumgelaufen. Ich war der zweite Player, da gibt es doch diese großen Augen auf zwei Beinen. Geil. Das hat eigentlich eine ziemlich fette Attacke, ja. Und da haben wir auf jeden Fall mal so die ganze Palette eigentlich durchgezockt. Super Mario World, Super Mario Kart. Super Mario World habt ihr auch durchgespielt? Ja, haben wir nicht durchgezockt, nee. Wollte schon sagen, ey. Aber haben wir ein Stück weit gespielt, aber jetzt nicht durchgezockt. Und da habe ich festgestellt, dass der Kumpel von mir übelst der Speedrunner ist. Der hat die Spiele so viel gespielt, also auf dem richtigen SNES. Ja. So oft gezockt, dass er die fast blind spielen kann. Ich hab mir da einen Zacken aus der Krone gebrochen, um teilweise die Level zu schaffen, dann so ab der dritten Welt oder so, gell. Und er ist so durch, ja, aber mit einem Zacken, gell. Fupp, kurz ausgewichen, zurück, rüber. Der ist kaum gestorben dabei. Wow, cool. Und dann haben wir uns immer ein bisschen abgewechselt, war ganz witzig, aber ich bin dann ab der dritten Welt fast jedes Mal gestorben und er hat immer die Level gemacht eigentlich am Ende. Cool. Ich habe, glaube ich, auch keinen Boss gemacht, weil ich immer vorher schon gestorben bin und er war dann zu billig. Oder er hat den Weg dann geschafft zum Boss im Endeffekt. Ich habe es dann immer nur bis zum ersten Checkpoint oder so geschafft maximal. Mhm. Da merkt man, die sind auch heute noch relativ hart, die Games. Muss man sich reinfuchsen. Hast du mal in Offbound reingeguckt? Ist das übersetzt? Ist das auf Deutsch? Da haben wir nicht reingeguckt. Es hätte mich halt interessiert, ob das auf Deutsch ist. Also ob die das übersetzt haben noch, bevor die das rausgebracht haben. Die meisten Spiele waren auf Englisch, haben wir festgestellt. Ach so, okay. So Secret of Mana haben wir angefangen, war auf Englisch. Echt? Na? Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ärgerlich, ey. Weil für deutschen Spieler, da möchtest du auch die deutsche Version haben. Ich meine, Aufbauend kam ja nie in Deutschland. Mhm. Deswegen kann ich das verstehen. Aber wenn es nicht mal Secret of Mana, was es in Deutsch als PAL-Version gab, ist ja Quatsch. So. Fand ich auch schade. Na, dann brauche ich es mir auch nicht zu kaufen, ist ja Quatsch jetzt. Contra 3 haben wir probiert, also das ist ja auch bockschwer. Bockschwer. Da haben wir es, glaube ich, bis Level 3 geschafft, aber dann nicht weiter. Also da musst du ja auch regelrecht auswendig lernen, wo was kommt. Das ist ja auch so ein richtiges, typisches Arcade-Game, eigentlich, was man in so einer Spielhalle spielen kann, wo man eigentlich nur verreckt, um wieder Geld reinzuschmeißen. Ja, so ein Coin-Ding, wo du halt die halt versuchen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau. Ja, Star Fox haben wir als erste Level gespielt. Ja. Um Star Fox 2 freizuschalten quasi, da nochmal reingespielt. Ja. Das ist ja das Coole, dass man wirklich Star Fox 2 dabei hat. Ja, ist es da auf Englisch? Ich glaube, das war auch auf Englisch. Oder ich habe nämlich eine japanische Version. Ich bin mir gerade unsicher. Eine japanische gerippte Version, sag ich mal. Ja. Sag ich mal jetzt so ganz. Ich habe mir ja über die letzten Wochen habe ich mir ja ein Raspberry Pi 3 gemacht und so und habe den mir aufgesetzt und habe jetzt quasi auch das NES und das SNES Mini. In einem. Ich mal so. Ich hätte die mir definitiv gekauft, aber da ist Nintendo ein bisschen selber dran schuld. Diese künstliche Verknappung, es musste nicht sein, es ist richtiger Bullshit. Die könnten Asche verdienen, wie Sau. Die einzigen, die jetzt verdienen, wie Sau, sind die Retailer. Also die Retail-Stores, die es manchmal sogar einen doppelten Preis kriegen. Beim NES Mini war es ja teilweise schon dreifach so hoch. Sie wollen, das ist ja eine größere Charge gewesen, aber das ist ja jetzt auch schon wieder so knapp, das können sie sich sparen. Das finde ich auch scheiße. Können sie sich sparen, dann tut's mir leid, dann wollt ihr damit wahrscheinlich kein Geld mehr verdienen, dann habt ihr Pech. Ganz einfach. Und jetzt fahre ich mit meinem Raspberry Pi fahre ich sehr, sehr gut und gut ist. Es ist auch schade, dass man da nichts nachrüsten kann, gell? So wirklich, man hat dann die geht. Spiele. Es geht, ja? Es geht, ja. Es geht, du kannst den NES Mini, kannst du zum Beispiel alle anderen Spiele noch drauf machen, die es gab. Ach ja, okay. Also der Speicher reicht locker aus. Mhm. So, und hier haben sie es, weiß ich nicht, ob sie es schon geschafft haben, aber werden sie es jetzt sicherlich auch noch eine Frage der Zeit. Es ist auch merkwürdig, muss ich sagen, dass, also Nintendo, man könnte denken, dass Nintendo das mit Absicht gemacht hat, weil, naja, du kannst ja, das wird ja gespeist über ein ganz normales Mini-USB-Kabel. Ja. Und du kannst das Ding an den Computer anschließen. Mhm. Und du kannst das immer noch, die haben das nicht abgeriegelt, dass du das, du kannst ja so eine Funktion abschalten, dass das zum Datenaustausch gemacht ist. Ja. Aber die haben das nicht abgeschalten. Ich meine, blöd sind die nicht. Mhm. Das wissen die schon, dass die das nicht abgeschalten haben. Und jetzt kannst du halt die restlichen ROMs alles drauf machen und so. Na, das ist natürlich dann geil, wenn das geht. Na, du könntest theoretisch alle Spiele drauf machen. So. Cool. Aber ich muss sagen, das sieht dann von der Oberfläche, ich kann es jetzt nur fürs NES Mini sagen, sieht dann von der Oberfläche nicht mehr so schön aus und so, weil das alles so, ich weiß nicht, hier ist es ja auch, dass das so die Covers immer zur Seite scrollen. Hm? Das kann man da auch machen, aber da muss ich sagen, ist mir die, ich habe dir meine neue Maschine noch gar nicht gezeigt. Nee. Zeit kann ich dir ja mal zeigen. Da ist das mit den Covers und so alles ein bisschen schöner gemacht, finde ich. Und es ist halt Open-End. Open-End. Ja, immer erweiterbar, sag ich mal. Ja, das ist schon geil. Und vor allem machst du noch Sega Genesis drauf und so. Also Master System und Mega Drive und ja, super geil. Super geil, super geil, super geil. Da komme ich gleich aufs nächste Thema. Bin ich bei Nintendo, du hast mich mehr oder weniger drauf gebracht. Ich möchte mir ja bald eine Switch kaufen. Und die verdammten Ficker haben es ja wieder perfekt hingekriegt, ja, mit diesen Amiibos, ja. Ich habe ja einen Amiibo, ein Glurak. Und was mich daran aufregt, ist, dass du die auspacken musst. Ich würde ja so gerne anfangen mit Sammeln, Amiibos, aber ich weiß, dass ich die auspacken würde. Weil ich es halt nutzen würde zum Spielen. Ja, klar. Aber jetzt habe ich gesehen, man kann das auch selber machen, aber da bin ich zu faul dafür. du kannst in China bestellen, kostet 15 Euro für 20 Karten, Karten, NFC-Karten, die sind schön bedruckt, da ist dann der Amiibo drauf, der da drauf ist, und du machst die NFC-Chips drauf, auf das Lesegerät, auf den Lesepunkt, und dann kannst du das nutzen. Super geil. 15 Euro. Das ist der eigentliche Preis von einer nahezu neuen Amiibo. Das stimmt. Hast du quasi 20 in digitaler Form. Und dann muss ich die Amiibos nicht auspacken. Das bedeutet, es ist möglich, dass es bald derbe eskaliert. Amiibo-mäßig. Aber es sind mittlerweile so viele. Das ist ja das Schlimme. So. Wie für Legend of Zelda, den aktuellen Teil. Da brauchst du ja, also hast du ja 20 Amiibos oder so und keine Ahnung, und die machen alle unterschiedliche Fähigkeiten. Die von Mario Odyssey, die haben drei super, super tolle Amiibos gemacht. Die sehen ganz schick aus, die kaufe ich mir auf jeden Fall. Wenigstens die drei. Mhm. Ich habe ja immer gehofft, du kannst ja mal eingeben bei... Ich habe ja immer gehofft, dass die... Das kommt jetzt. Ich wollte einfach nur was zeigen. Das Gesicht schon sehe. Ja, du sollst noch nicht sehen. So. Ja, okay. Ich frage mich ja immer, ob die nicht rechtliche Probleme mit den Amigos bekommen. Oh Mann. Es wäre lustig, wenn es einfach die Amigos gäbe als Amiibos. Amiibros. Letztes Jahr war ja, glaube ich, 25-jähriges Pokémon-Jubiläum, oder was ist das Jahr davor? Ich habe ja immer gehofft, dass mal sowas hier geschieht. Nee, 20-jähriges. Dass mal sowas geschieht. Wow. Dass mal sowas geschieht. Man sieht gerade ein Bild von, das ist leider nur ein gefaktes Bild, von jeweils drei Amiibos, 9 insgesamt. Und zwar die Bisasam, Shiki und Glumanda mit Evolutionsstufen, also mit Evolution, mit Entwicklungsstufen. Und da denke ich mir, die hätte ich mir auf jeden Fall hingestellt, als großer Pokémon-Fan. Aber dadurch, dass ja Pokémon sowieso, vor allem gerade Pokémon, ja, das ist eine Lizenz zum Gelddrucken, hätten die einfach mal 151 Amiibos rausgebracht. Das verstehe ich. Ich hätte sie alle gekauft. Ja, klar. Shut up and take my money. Ja. Wenn du mal guckst, so normaler Preise gibt es ja dann immer seltenere Sachen. Wieder so diese künstliche Verknappung, wo dann diese Retail-Leute dann wieder richtig Geld verdienen damit. Gerade diese künstliche Verknappung macht es ja noch begehrenswerter. Das ist ja das Schlimme. Und wo war ich jetzt? Verdammte Axt. Es gibt gerade dann, wenn es das neue Pokémon für die Nintendo Switch gibt, dann denke ich mal, wird es vielleicht sogar mal geben. Da noch ein paar kommen, ja. Es gibt ja auch schon welche hier, aber die gefallen mir nicht ganz so gut. Mewtwo, Pikachu, Pikachu. Pikachu und hier so ein Rayquaza, nee, keine Ahnung, nee, nicht Rayquaza, irgend so ein neueres, die ich dann nicht mehr ganz so cool finde, aber würde ich mir auch noch hinstellen, der Komplettierung wegen, aber Amiibos, für mich ein schwieriges Thema, ich hader immer mal damit und dann höre ich doch auf, also denke nicht mehr drüber nach, weil es einfach auch fucking teuer ist, irgendwann, wenn du überlegst, 151 Pokémon, hätten sie das durchgezogen, so circa 15 € pro Stück. Ach, das wäre schon ganz schön krass. Das wäre schon hart. Es gibt schon echt auch tolle Modelle, ne? Also zum Beispiel finde ich ja die neuen von Super Mario, von den neuen Super Mario finde ich nicht schlecht. Ich finde den Dr. Mario ganz toll. Ich finde den Wario ganz richtig nice. Und so weiter und so fort. Also gibt's richtig tolle Modelle. Also richtig tolle Figuren. Und es ist schon ganz schön geil. Duck Hunt finde ich auch sehr, sehr geil. Hier, das sind die neuen übrigens. Gefallen mir richtig gut. Und der ist richtig mörder detailliert. Also richtig geil detailliert soll der sein. Super nice. Super dead. Super dead. Schnell wie ein Brett. Fliegt wie ein Jet. Super dead. Entschuldigung. Kennst du das ja, gell? Ja, klar. Two and a Half Men. Das ist auch so ein Lied, wo ich mir überlegt habe, das zu covern, weil ich es einfach so geil finde. So, dann wäre mein nächstes Thema fertig. Hast du noch eins? Ich habe was Kleines. Ja. Pokémon. Ich habe einen Kommentar auf YouTube bekommen. Okay. Da musst du ja drüber lachen. Ich habe von Linkin Park In The End gecovert und da hat jemand drunter geschrieben, du erinnerst mich an DJ Bobo. Und ich habe es mir danach nochmal angehört und muss sagen, ey, da hat verdammt nochmal recht. Ey. Es klingt echt wie ein DJ Bobo Gedächtnis-Rap. Ich habe schon immer überlegt, woran es mich erinnert. Muss ich mal echt... Music is what we're living for. Nee, das muss ich mal wieder reinhören, ey. Ach komm, ich mach's mal an. Ey. Na los. Es war jetzt ein bisschen... Life is life. Schönes Ukulele-Cover. Klar. Mit Tapping. Scheiße. Da. Halt's Maul. Das klingt wirklich ja. DJ Bobo. Ich habe schon immer überlegt, woran mich der eigene Rap erinnert. Gell? Also, du bist DJ Bobo. Mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen. Das war so eine richtige Erleuchtung. Ich mache erstmal, was ist ein Herz eigentlich? Es gibt Like, Dislike. Für und Kommen. Herz, das ist so ein wie so ein Favoriten. Also ich finde das richtig nice, was du gesagt hast. Das trifft aber auch voll zu. Das ist doch hier der Linkin Park Song, oder? Ja, ne? In The End, ne? Genau. Den ich allerdings vor Chesters Tod gecovert habe. Also das war jetzt nicht so ein Klickgehasche. Ja. Wie es ja viele jetzt gemacht haben im Endeffekt danach. Bitches. Den gab's schon davor. Ihr Huren. Ihr Huren. MC Peter hat auch einer geschrieben. MC Peter. Geil. Awesome. Taps, please. Cool. Geil. Also einfach nur so ein Smiley. Also Smiley mit einer Sonnenbrille. Cool. Cool ist das für cool. mich. Cool. Huh, kriegst du voll den Brechreiz. Entweder heißt das cool oder scheiße, das blendet das Cover. Ich brauche eine Sonnenbrille. Der Mann ist so schön. 14. Bist du ready? Ah, geil, Peter, muss man das nochmal reinziehen. Ne? Peter Pride in... Scheiße, schon wieder dein Geheimnis. So, Peter, wir fangen jetzt an. Bist du ready? Ja, okay. Die anderen Sachen hebe ich mir von anderen Podcasts an. Ja, danach wird sowieso noch weiter gequatscht, weil ich habe noch ein paar Themen noch weiter zu erzählen. Ach so. Ich möchte das aber chronologisch. Ja, heute wird es eine sehr, sehr lange Trash-Folge. Weniger heiße Flicks. Aber heiße Flicks kommt heute noch. Keine Angst. Oh, heiße Shits. Aber sowas muss leider auch manchmal sein. Es tut mir leid. Man muss manchmal auch einfach über das reden, was einem gerade auf der Zunge liegt. Und das mir liegt es schon seit ein paar Wochen auf der Zunge. Peter, reacte bitte dazu. Und es ist nicht Kacke. Das war immer das Lustige, aber den Witz muss ich noch kurz zu Ende ja, bringen. Bitte? Das war immer das Witzige, wenn man bei Pokémon am Anfang eingibt als Namen Scheiße oder Kacke, dann sagt Professor Eich, ah, scheiße, es lag mir auf der Zunge. Das war immer der Gag meiner Jugend. Beschreib bitte, was du siehst. Ich habe eine Handheld-Konsole quasi in der Hand. Alter, was sollte das immer Handheld? Entschuldigung. Ey, das ist ein fucking... Es ist ein fucking Gameboy. Fertig. Ey, sag ich, ich habe eine Handheld-Konsole. Dass man dazu Konsole sagt mittlerweile. Ich wollte Handheld kann ich noch einigermaßen verstehen. Es ist ein fucking Gameboy. Ist doch gut jetzt. Und wenn es eine PSP ist, ist es eine fucking PSP und nicht ein Handheld. Okay. Entschuldigung, das geht mir auf den Sack. Das hieß früher nicht Konsole, Handheld. Das hieß fucking Gameboy. Und ein kleiner Cousin von mir, ein kleiner Cousin entfernter Verwandtschaft, da hatte ich die PSP gerade da. Ich hatte nämlich mal eine. PSP. Weißt du, hey, du hast ja ein Gameboy. Und wir wussten gleich, worum es ging. Gib mir mal den Gameboy. Und ich habe die PSP hingegeben und da war Ruhe. Ja, wir haben gewusst, worum es ging. Es ist ein fucking Gameboy. Ruhe. Es riecht mich auf. Es ist ein Gameboy. Diese neumodische Scheiße. Entschuldigung. Ich fand es gerade gut. Das war so eine richtige Brandrede. Ja. So eine richtige Hassrede. Es ist kein normaler Gameboy, es ist ein fortgeschrittener Gameboy. Ein Gameboy Advance. Genau. In pinker Optik. Ja, der war preiswert. Der war einfach preiswerter. Pink mit grauen Knöpfen, aber. Den wollte keiner haben. Aber, ja, und jetzt hast du ihn. Der ist auch wirklich gut erhalten, wenn ich mir den gerade so angucke. Ja. Und natürlich, welches Spiel ist drin? Pokémon Rubinrot. Ja, aber das nehme ich dir jetzt wieder weg. Beziehungsweise Rubin. Weil, das heißt gar nicht Rubin. Da habe ich sogar die Speicherbatterie selbst gewechselt, gell. Das mache ich ja mittlerweile, so ein Kram. Wenn du im Retro-Sektor bist, kommst du irgendwann nicht darum, Platinen zu putzen und so ein Kram zu machen. So, du brauchst nämlich den heute für das, worauf du reacten darfst. Okay. Und es hat wieder was mit dem Thema zu tun. Okay, ich musste das einfach bestellen, Alter, wo ich das gesehen habe. Ach du Scheiße. Ich dachte jetzt, ich habe kurz überlegt, also erstmal um zu erzählen, was ich habe. Ich habe eine Gameboy-Verpackung für ein Gameboy-Spiel quasi. Eine ganz komische, untypische Verpackung, finde ich. Aber genau. Gab es nämlich so nicht. Und die Edition heißt Pokémon Gotta Catch 'Em All Cock Edition. Ihr habt richtig gehört. Cock Edition. Und da ist auch noch so ein fetter roter Stempel drauf. Censored. Also zensiert. Okay. Und er liest gerade okay. Beschreibungstext. Es ist nicht unter 16 Jahren empfohlen quasi. Das heißt, es ist wirklich eine sehr interessante Edition, vermute ich. Man sieht vorne auch so, schon so ein Schlurp drauf, was so ein bisschen ja aussieht, als wäre es aus der Puste. Ist natürlich etwas rot angelaufen. Es benutzt seine lange Zunge für... Ja, ich guck gerade, was unter diesem... Ah ja, okay, alles klar. Da kriegt gerade einen geblasen und nutzt gleichzeitig seine Zunge, um die Frau abzuschlecken. Quasi. Echt, so genau habe ich, so genau hab ich noch gar nicht geguckt. Geht direkt runter hier. Hier siehst du ein String hier. Stimmt. Und hier... Ist das String. Vor allem, das ist okay hier. Seal of Approval. Da müsste ich jetzt mal gucken, wie das Pokémon auf Deutsch heißt. Aber das ist halt so ein Peter Stolze Wortwitz eigentlich. Ich dachte erst, das wäre so ein Meryl oder sowas. Ja, also man sieht auf jeden Fall, hast du das schon angezockt? Das wirst du gleich spielen. Es geht hart zur Sache, glaube ich. Natürlich habe ich das schon angezockt. Seemobs heißt das eigentlich, das Pokémon, was da vorne drauf ist. Ah. Seal of Approval statt Seal. Ist natürlich komplett in Englisch leider. Jetzt mal ohne Scheiß, warum macht man so eine Edition und dann zensiert man sie? Was soll denn die Scheiße? Es ist nur das Cover. Ah, okay. Ich dachte schon. Okay, Leute. So. Macht euch bereit für neue Weiten. Bitte nicht meinen gespeicherten Spielstand überschreiben. Du darfst nur anfangen, aber nicht speichern dann. Jetzt bin ich gespannt, ey. Natürlich sieht man richtig gut, ne? Ja, so diese geilen Displays. Warte mal, ich habe noch Zusatzmaterial. Zum Wir brauchen natürlich... Boah, vielleicht. Mal gucken, was besser ist. Okay, der Anfang ist schon mal normal. Es ist das normale Intro. Dann sieht man, hier sieht man schon mal Ash mit dem hässlichen Schlurp. Was seine Zunge extrem weit rausschlurpen kann. Ist das besser? Ja, das ist echt besser. Ich fühle mich gerade, das ist gerade wie so ein Fisch hier, der Leuchte. Ich mache einfach mal New Game. Guck dir einfach mal den Anfang an, so die ersten 10 Minuten musst du mal reinspielen. Okay, Professor Eich kommt natürlich, ja. My name is Oak. I fuck a lot of Pokémon. There's some crazy shit that goes on around here. People, also man sieht gerade ein Nidorino und darunter der Text, also wie im normalen Intro, aber der Text ist eben komplett anders. People around here like to make animals fight for money and sex. I myself love fucking my magma. Oh Gott. Who the fuck are you, kid? Ich nenne mich mal... Am liebsten würde ich mich Bruce Banger nennen. Aber das ist aber, glaube ich, zu lang, oder? Ich nenne mich Bruce Banger. Ich nenne mich einfach nur Banger. Bangerang. Banger. Okay. Right, so your name is Banger. Jetzt kommt mein Konkurrent. This is just some punk bitch that tried to be as cool as you. I can't even remember his name. Ha! Also wenigstens bis zur Pokémon-Vergabe müsstest du spielen. So, okay. So dein, bis es dir dein Pokémon gibt, weil alleine, was da halt steht, ist halt, ich bin fast zerbrochen. Also das ist ein sehr Das hat er gerade gesagt, wenn du nicht Pokémon-Champion wirst, dann fick ich deine Mutter. You wanted, nee, dann bring ich deine Mutter um, so rum. You want a dead mom? Then do what I say. Oh Gott. Das ist ja... Die Mucke haben sie... Ach nee, warte. Wichtig. Ich nehme natürlich meinen Trunks mit. Trunks mit. Ja. Jeder weiß es, oder? Irgendwie. Na klar. Potion. Okay, das war's. Klar, das ist der Kniff. Ich denke immer, man kann noch schneller laufen, aber das gab's... Oh, was war jetzt? Dann kannst du das auf 16:9 strecken. Das mit den Schultertasten. Aus. Übelst kacke, ja. Jetzt habe ich gerade mit meiner Mutter gesprochen. Die hat einfach nur gesagt, du musst schnell zu diesem alten Arsch gehen. bevor der mich fickt in dein Zimmer. Okay, mal gucken. Yo, Banger. Jetzt spreche ich gerade mit meinem Erzfeind. Den habe ich S genannt übrigens. S Catch up, man. Jetzt nehme ich mir ein Pokémon. Okay. Du weißt wohl nicht mehr, wie man die Pokémon kriegt. Ich habe gerade meinen Fehler gemerkt. Ich muss nach oben. Du musst doch ins hohe Gras gehen. Genau. Hier ist gar kein hohes Gras. Hab's gerade gemerkt, ey. What the fuck you think you're going? Some kind of tard. You're just begging me to kill your mom, aren't you? Come on. Ist auf jeden Fall richtige, richtig schöne, vulgäre Sprache. Ja, ist auf jeden Fall wirklich für ältere Leute. Und für welche, die Englisch können. So. Die Melodie kennt jeder. Der Verlierer wird vergewaltigt und die Familie wird umgebracht. Das ist gerade die Abmachung. Die Abmachung, ja. Zwischen mir und seinem Neffen. Shut the fuck up and pick a Pokémon. Okay. Mr. Mime. heißt auf Deutsch Pantemos. Pass auf, was da steht. Okay, er hat mich gerade gefragt, so you, oh cool. So you want Mr. Mime? Nigger? The Nigger Pokémon. The Nigger Pokémon? The TM Whore. Lickitil. Schlorp. Yes. Ja, man muss dazu sagen, bei Schlorp was stand da, möchtest du Schlorp den Potzenlecker haben, ja, sag ich mal. Und ich habe natürlich auf Ja gedrückt. Super gut. Also es, du kannst da anfangs Pokémon, also das Spiel ist völlig verrückt. Ja. Anfangs Pokémon, wie gesagt, Pantemos, Mew und Schlorp. Und in der ersten, willst du noch den ersten Kampf machen wenigstens? Oder? Ich probier's noch. Ja. Und in der ersten, ganz vorne, in der ersten Route 1 ist es ja quasi. Da kriegst du alle drei Anfangs-Pokémon. Ah ja, Bisasam, Shiki und Lumanda und so. Alles ist völlig vertauscht. Die Pokémon sind alle woanders. Du kannst einfach mal im Vertania-Wald kannst du einfach mal einen Machomai fangen. Okay. Und so ein Kram. Wenn du das zweite Mal auf deinen Rivalen triffst, sind solche Sachen wie, da hat er ein Level 11 Lavados und kämpft gegen dich. Okay. Also es ist alles total verschwurbelt. Es ist nur vulgäre Sprache. Alle wollen irgendwie bumsen. Das glaube ich. Und irgendwie, es ist sehr, sehr lustig. Was denkst du, was sowas kostet? Ich vermute fast, weil das so trashig ist, kostet das nicht viel. Also es ist ein Zehner. Ja, 18 ungefähr. 18, ja. 18 Euro, ja. Aber kommt aus England, kam aus England. Mhm. Und ich bin darüber gestolpert. Ja. Gestolpert. Gestolpert in Anführungsstrichen. Gestolpert aus einem anderen Grund. Das darum geht es dann gleich nochmal kurz. Ich habe das gewonnen. Level 6. Level 6, nice. Das passt auch zum Spiel, jetzt bin ich Level 6. Ja. Ich darf eigentlich nie wieder weiter leveln. Und bin darüber gestolpert in einer Recherche und da dachte ich mir, ey, das bestellst du und lässt Peter drauf reagieren. Und alleine die Lacher, die es jetzt gebracht hat, das hat sich ja schon mal gelohnt. Echter Knüller, ey. Ja. Ah, herrlich. Herrlich gut. Ist in so einer Cartridge, ich weiß nicht, ob du die genau angeguckt hast, und wenn du die auch nachher mal in die Hand nimmst gleich, da steht einfach nur Game hinten drauf, nicht Game Boy, ne? Wir gucken mal das Original an. Ach ja. Also es ist so eine, ist mir gar nicht aufgefallen. Und, warte mal. Ist ja lustig. Und, jo, Cock-Version. Wenn ich das schon lese, ey, ist alles umgeschrieben. Ich habe schon zwei Orten, ja. Sehen die Orten auch anders aus? Nee, ist alles, der Rest ist eigentlich alles gleich, so. Kannst auf jeden Fall auch einen Ammonitas einfach mal fangen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt das mal dagegen anfasst, ne? So, von der Haptik alleine. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht auch. Hm. Also es ist so, du kannst ja solche gefakten Cartridge-Hüllen kannst du ja in China bestellen, so für 1-2 Euro. Und aber das ist halt quasi ein sogenannter ROM-Hack, den sie, da haben sie ein altes Spiel digitalisiert und haben dann das Spiel umgebaut zu einem neuen Spiel. Mit denselben Sprites und so weiter und so fort. Mhm. Und darum soll es jetzt auch kurz nochmal in dem kleinen Thema, was ich jetzt noch anschneiden will, gehen. Und zwar das, wie gesagt, das Thema ROM-Hacks. Und ja, ich bin nämlich zurzeit ein bisschen auf dem Pokémon-ROM-Hack. ROM-Hacks hängen geblieben, weil da gibt es nämlich wirklich sehr, sehr interessante und coole Dinge. Ich habe letztens durchgespielt, das Spiel ist leider nicht beendet worden, Pokémon Apollo. Und zwar spielt das quasi, ist ein ROM-Hack von Pokémon Feuerrot, ein Game Boy Advance-Spiel, was ein Remake von den ersten zwei Spielen war. Mhm. Also von Rot und Blau. Und darauf basiert das und benutzt dieselbe Grafik und so weiter und so fort. Und hat zum Beispiel die Geschichte ist halt eine ganz andere. Mhm. Du bist dann nämlich ein Mitglied von Team Rocket. Ach ja. Und du wählst dein Anfangs-Pokémon von Giovanni. Und deine Anfangs-Pokémon sind entweder Smogon, Rattan oder Slimer. Slimer. Cool. Und ja, du machst dann verschiedene, du rippst dann eigentlich übelst viele Pokémon ab von den Leuten. Du gehst dann durch die Städte, also du hast so Aufträge hier, besorge die Fossile und oder klaue das und das oder klaue dir den TM. Also es ist so auch so ein bisschen danach gemacht, was in dem Originalspiel alles passiert. Du triffst ja mehrmals auf Team Rocket. Das erste Mal ist, glaube ich, wenn du die Fossile besorgen musst. Hm. Da triffst du ja Mondberg das erste Mal auf dich. Ich weiß nicht, ob du noch so Bescheid wärst drüber. Ja, so ein bisschen grob. Und quasi spielst du das danach, bloß die andere Sichtweise. Bloß dann die andere Sichtweise. Hm. Du klaust dann auch das TM cool. aus Azuria City. Hm. Da kriegst du ja TM Schaufler und so weiter. Und du cool. du bringst auch das Knocker um, was dann in dem Lavandia-Turm dich dann heimsucht und so weiter. Und es ist halt sehr, sehr cool gemacht. Leider ist der ROM-Hack nie vollendet worden. Das hört dann leider auf. Aber wenigstens habe ich meinen Slimer noch zu Slimog sackenschwer. Der war der Hack war sackenschwer. War sackenschwer zu spielen. Und da gibt es dann auch allerlei Kuriositäten. So wie Pokémon Cock-Version. Pokémon Sweet Edition. Muss man eingeben, Pokémon Sweet Edition. Wenigstens mal ein paar Bilder. Da haben sie nämlich Pokémons in Nachspeisen und Essen verwandelt. Und dann sehen dann die Pokémon halt aus wie... Soll ich mal Pause drücken? Wir machen weiter. Pokémon Sweet und da haben sie die in Nachspeisen verwandelt. Den spiele ich als nächstes. Und das Schöne ist, diese ROM-Hacks sind kostenlos. So. Und dann machst du halt auch nichts verkehrt. Aber wenn du hier so guckst, musst du mal hoch, mach mal so ein Kampfbild oder sowas auf, dass man mal auch so ein paar Pokémon-Namen sieht. Miau Muffin, ja, Miaufin, das heißt eigentlich Meowth in Englisch, also es sind Muffin, haben sie zu Muffin umgebaut, Squirrelpie, also ist ein Kuchen, hat kein Panzer auf dem Rücken, sondern nur Kuchen und so weiter und so fort. Und das spiele ich als nächstes durch. Alles ist kritzebunt, pink. Hier oben sieht man es mich sau. wird man wahrscheinlich Augenkrebs kriegen, aber das ist nicht allzu schlimm. Floortown, also Mehlstadt. Also das ist halt komplett ungearbeitet. Das ist sehr, sehr geil. Und das werde ich mir einfach mal reinziehen demnächst. Das ist mein nächstes Projekt, nachdem ich jetzt Pokémon Apollo durchgespielt habe. Und ja, dann gibt's auch noch andere ROM-Hacks, also so ernsthaftere ROM-Hacks. Zum Beispiel, es gab ja leider nie Pokémon in der Orange-Region, auf den Orange-Inseln. Hm. Ist ja quasi zwischen erster und Staffel und zweiter Staffel und so weiter. Geil, oder? Ninja Turtle. Sieht aus wie ein Ninja Turtle. Und ja, also da ist ein Hall of Fame-Bild, also wird das ganze Spiel durchgehen. Das ist auch ein beendeter ROM-Hack. Freue ich mich sehr drauf, das bald zu spielen. Und ja, das wird richtig nice. Es gibt sogar schon einen zweiten Teil. Sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall. Da kannst du halt die Orange-Version nochmal nachspielen und so. Und viele, die dann, gibt's Versionen, die näher am Anime sind und so weiter und so fort. Und da, die besorge ich mir auch noch. Und es gibt sogar eine Zombie-Version. Da musst du immer die Zombies besiegen mit Pokémons. Ach ja. Gibt's allerlei Sachen in dem Bereich. Also sehr, sehr interessant. Ich habe auch gesehen, es ist nicht direkt ein ROM-Hack. Das hat einfach irgendeiner aus dem RPG-Maker neu gemacht. Pokémon Infinite Fusion. Mhm. Da gibt's einen neuen, das ist quasi, hat von den ersten 5 Generationen die Pokémon drin. Und die kannst du fusionieren. Ich habe zum Beispiel ein Taubsi mit einem Radfratz. Ach ja. Mit einem Radfratz fusioniert. Das ist ja lustig. Und daraus ergeben sich infinite, also unendliche Möglichkeiten, die Pokémon zu fusionieren. Hier, guck mal, das ist ein Raupi mit, also ein Raupi-Gesicht mit einem Garados-Körper. Oben drüber sehen wir ein Taubos mit einem Machomai. Ach ja. mit einem Macho-Mai-Gesicht. Manche sehen echt ein bisschen Banane aus. Also manche, das ist doch Magnetilo, oder? Magnetilo und Smogon und so ein Kram. Also das ist halt sehr, sehr geil. Nidoran mit Radfratz. Also richtig nice. Also. Das ist schon lustig, das nochmal. Das ist interessant, kann man auch kostenlos runterladen online. Also so, da, hier das Viech, so sieht es aus, was ich mir gemacht habe. Das ist gar nicht so schlecht, das sieht gar nicht so scheiße aus, aber manche sehen halt echt aus wie töte mich. Das sieht doch geil aus. Nidoking mit Turtok wird das sein, ne? Ist möglich. Ja. Gibt also sehr, sehr nice. Also gute Version. Und Pummeluff mit Menki. Oh, lustig. Richtig gut. Also das hat heute auch mit dem Pokémon-Ding halt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gepasst alles gerade. Wie unser Gespräch abgelaufen ist. Da kam doch vor gar nicht mal so langer Zeit auch eine neue Version raus. Also eine Fan-Version. Die nannte sich gleich Pokémon Uran oder sowas. Die wurde sogar offiziell verboten. Ja, von Nintendo. Ja, haben sie offiziell eingestellt. Wie hießen die? Uranium. Die soll sehr, sehr gut gewesen sein. Ich glaube, die kannst du sogar bestimmt noch irgendwo besorgen. Da gab es sogar komplett neue Pokémon und so haben die sich auch ausgedacht, gell? Ja. Aber auf so einen Scheiß stehe ich da eher nicht so. So neuer Kram. Ich komme ja nicht mal mit den neuen von Nintendo klar. Mhm. Teilweise. Aber geht mir aber auch so, die neuen diese ROM-Hacks, also ab, na gut, wie heißt das, Generation 3 geht noch so, also die Rubin und Saphir Sachen, die gehen noch gerade so, also selbst das war nicht mehr meine Sache, aber die ersten 251 waren schon noch die besten, finde ich. Das stimmt. Gehen halt derbe die Ideen aus, habe ich langsam das Gefühl. Wenn du diese Viecher siehst, die haben nicht mehr so ein schönes Design. Da ich übrigens, meine Freundin ist ja auch extremer Pokémon-Fan. Ja. Und die hat mir mal ein Trivia verraten, das habe ich vorher noch nie gehört und das macht dermaßen Sinn. Ja. Die haben, das Spiel gab es ja vor der Serie und alles, gell? Genau. Und die haben zwei Pokémon verwechselt. Und da wundere ich mich schon immer, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Und zwar ist das, das muss ich gerade kurz überlegen. Blutzuck wird ja zu Omot. Genau. So. Blutzuck wäre eigentlich die Endentwicklung von Raupi oder was? Von Raupi, ne? Und der Schmetterling wird zur Motte oder was? Oder umgedreht? Also quasi, genau, ja. Nee, ich überlege gerade. Ah, oh, jetzt überlege ich gerade, wie es war. Genau, von Raupi die Entwicklung ist ja. Von Raupi ist Safcon. Safcon, genau. Ist genau, bei Safcon, sieht man ja auch schon die Augen. Ja. Und die Augen sehen eher aus wie die von Omot. Das stimmt. Ein bisschen. So. Ja, auf jeden Fall. Blutzuck, die Weiterentwicklung wäre eigentlich hier, na, wie heißt, fällt es gerade nicht ein. Das hier. Das ist ja die Weiterentwicklung. Smetbo, genau. Smetbo ist ja die Weiterentwicklung von Raupi und Safcon eigentlich. Und ja. Man sieht es ja an den Augen. Die Augen haben eher Ähnlichkeit mit Blutzuck. Da gibt's noch was. Und das wurde damals quasi beim Programmieren wurden die vertauscht. Ja. Die Bilder. Gibt's noch was? Seitdem ist es so geblieben. Also, ja. Das war dann so. Im Endeffekt ist so rausgekommen, die haben das so gelassen. Und deswegen wundert man sich immer, dass das Blutzuck und Smetbo eigentlich so eine Ähnlichkeit mit zueinander haben. Also Raupi sollte eigentlich eine Motte werden. Ja, macht wobei, auch mehr Sinn eigentlich, so ein bisschen. Obwohl eine Raupe auch zum Schmetterling wird, ne? Also es passt auch noch so. Ich fand Blutzug und Oma und eh immer scheiße. Aber Raupi war doch immer niedlich. Ich kann ja mit Safcon und Kukuna kann ich nichts anfangen. Safcon und Kukuna, der Bibor fand ich aber geiler als Metbo. Die sehen nicht schlecht aus, die Viechter, aber das sind für mich so Entwicklungen, die hätte ich nie gebraucht. Weil die nichts können. Ja, die können nichts. Die lernen halt nur Härtner. Und man muss auch überlegen, das sind auch einer der wenigen Pokémon, die halt wirklich auch so krass, Gelle? Die so krass? Krass scheiße sind. Na, die sich so früh entwickeln, ja? Ja. Du hast ja kurz, also in Level 7 entwickelt sich Raupi zu Safcon. auf Level 10 zu auf Level 10 zu dem anderen. Zum nächsten. Das ist ja so kurz. Das ist mit Bo. So kurz aneinander. Da gibt's aber noch eine andere Theorie. Und zwar zwischen Dratini und Kapador. Und zwar macht es auch Sinn, weil irgendwie macht es keinen Sinn, dass solche zwei Schlangenwesen, ich habe es ja mal rausgeholt, so zwei Schlangenwesen wie Dratini und Dragonios sind zu einem drachenähnlichen Vieh wie Dragoran werden. Mhm. Und dazu haben sie nämlich gesagt, dass eigentlich die dritte Entwicklung von Dragonir eigentlich Garados ist. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil das finde ich, ja, das ist lang, das bleibt lang und wird einfach nur fetter. Warum soll das Vieh auf einmal Flügel bekommen? Und das Carpador macht mehr Sinn wegen der japanischen Mythologie, dass dieser Koi-Karpfen irgendwie auch mit einem Drachen zu tun hat und auch diese schon sehr, sehr ähnlichen Antennen, die der hat, die der ja auch hier hat. Ich meine, er hat's auch, aber ich finde, die Ähnlichkeit ist hier echt größer. Und ja, also das haben sie auch schon so spekuliert, dass das eigentlich so passen könnte, ja. Obwohl ich Carpador und Garados sehr mag, also die finde ich richtig nice. Ich mag auch Carpador einfach. Ich finde so, das ist viel geiler als so ein Goldini. Oder so ein, keine Ahnung, irgendwelche anderen. Das ist so neben Shigi mein Lieblingswasser-Pokémon, Carpador. Das guckt doch immer so schön doof. Ja. Richtig geil. Da muss man ja auch mal zusehen, dass man sich eins fängt mit Tackle. Ja, und nicht nur mit Platscher. Platscher war ja... Ansonsten musst du es ja bis auf Level 8 bringen. Du kannst ja dann mit EP-Teiler oder mit immer an Anfang tun und dann tauschen. Von dem Kampf kannst du es ja quasi hochziehen. Aber es ist schon ganz schön nice. Und das ist mein nächstes Projekt. Und zwar werd ich versuchen, ganz retro mit einem Linkkabel, ich kaufe noch ein Linkkabel, die sind nicht teuer, kosten 6 Euro, werde ich versuchen, mal so eine Edition halt mal durchzuspielen. Alle 151 Pokémon zu bekommen. Ich weiß auch, wie man Mew bekommt. Bei Gelb geht es. Bei Gelb ich nur. Habe ich sogar mal gemacht, diesen Trick, ja. Obwohl also das ja schon eher sehr gut. So eine Art Glitch, so ein Ding ist halt. Eigentlich solltest du das nicht können. Das Schlimme ist, du kriegst das Vieh eben dann auch noch auf Level 5 oder so. Ist egal. Das ist denn nicht besonders stark. Es geht um Pokédex. Nee, wirklich. Es geht um den Pokédex. Es geht um Pokédex. Eieiei, jetzt haben wir aber schon eine ganz schöne Weile jetzt Vorgespräch gemacht. Es war ein halber Pokémon-Cast. Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Ja. Pokémon ist doch immer noch so eines meiner Herzensthemen. Obwohl ich die Serie mittlerweile nicht mehr gucken kann. Also ich kann ich nicht gucken, irgendwie. Ich meine, auf Netflix ist die erste Staffel drauf, aber irgendwie kann ich es nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es auch mal angefangen wieder zu gucken, aber das ist auch schon ziemlich doof. Das ist halt ziemlich dummer Kram, ey. Was ist los, Pikachu? Pika, Pika! Was? Das ist wie bei Lassie. Was? Der Sohn vom so und so ist in den Brunnen gefallen. Wuff, wuff, Lassie, führ uns zu ihm. So richtiger Käse, weißt du, aber. Manchmal raffen sie das auch überhaupt nicht. Und Pikachu macht so richtig Gesten und sowas und sieht schon so richtig aus wie das Pokémon, vor dem es warnen will oder sowas, gell, so wie es eben immer ist in so Animes oder Cartoonserien, gell. Sieht schon genauso aus. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ja. Ich will sie vor irgendwas warnen, gell. Keine Ahnung, lass es weitergehen. Das war schon geil. Es hat damals schon Spaß gemacht. Obwohl ich hier diese Sachen mit der Orange-Insel, also so diese, die erste Liga ist ja die Indigo-Liga und die zwei, und dann diese Orange-Insel-Kram, die Staffel würde ich schon gerne nochmal sehen, aber die gibt's jetzt nirgendwo bei einem großartigen Portal wie Amazon Prime Video oder Netflix. Ja. Gut. Okay. Und dadurch, dass ich jetzt hast du noch was Schönes zum Weitererzählen? Das lassen wir jetzt. Gut. Jetzt reden wir halt über Vorbesprechung. Das lassen wir jetzt. Für das, you may. Und Saft ist. Ja, wollen wir zum eigentlichen Thema kommen? Wir kommen jetzt zu heiße Flicks Nummer 3. Genau. Und ich würde sagen, Peter fängt an. Okay. Robert hat mir den Film Apollo 13 gegeben. Yeah. Dieser Film. Jetzt gehen meine ganzen Seiten nicht mehr, alles broken. Dieser Film alles broken. Ist ein Filmdrama aus dem Jahre 1995. Und verfilmt eben die Mondmission Apollo 13. Apollo war ja so eine gewisse Zeit so ein Raumfahrtprojekt. Also das behandelt quasi eine True Story, wenn man so will. Also it really happened, so oder so ähnlich. Genauso wahrscheinlich nicht, aber ähnlich. It really happened. It really, really happened. Not so, but ähnlich. Was heißt ähnlich auf Englisch? Similar? Oder irgendwie sowas, ja, gell? Irgendwie so. Semino Rossi. Und dieses Raumfahrtprojekt war im Endeffekt so ziemlich die bekannteste dieser Apollo-Missionen. Also da gab es mehrere. Die letzte Mission war, jetzt muss ich gerade gucken, war die Apollo 17. War die letzte Mission. Da merkt man schon, die Apollo 13 war schon so mit die letzte Mission, die es gab eigentlich. Ja gut, ja. Also eine der letzten. Ja, wenn du überlegst. Danach kamen nur noch vier. Welche ist die Mondlandungs... Die Mondlandung... Die es eigentlich geschafft haben? Die war zwei davor, das war Apollo 11. Ja, okay. Oder? Ja, genau, erste Mondlandung. Hm. So, das heißt, man weiß ja eigentlich... Vor allem ist es eigentlich nur... Es war gerade mal... Es ist ein halbes Jahr später, wenn du es so nimmst, ne? Also ja. Es ist nicht wirklich viel Zeit vergangen. Ne. Das wird ja im Film im Endeffekt auch aufgegriffen. Gleich in der ersten Szene schmeißen sie ja eine Party bei... Wie? Hm? Hä? Die schweißende Party? Die schweißende Party zusammen. Ich verstanden. Bei Tom... Tim, jetzt geht also Tim Taylor, der Heimberger Kind. Tom Hanks im Haus quasi. Ja, das schweißen sie die. Genau, das schweißen sie eine Party zusammen. Und dabei beobachten sie ja im Endeffekt auch die Mondlandung. Die erste Mondlandung. Und im Endeffekt wird an dieser Stelle nochmal ein Stück Geschichte gezeigt. Und ja, man sieht, wie die Leute drauf reagieren. Natürlich die Leute, die zugucken, ist natürlich die Besatzung oder die vorgesehene Besatzung von der Apollo 13 Mission, die ja eigentlich die Apollo 14 machen sollten, glaube ich, gell? Mhm. Eigentlich wären die noch nicht dran gewesen. Ja. Aber wurden dann eben vorverlegt im Endeffekt. Aus Gründen, die ich gerade nicht mehr weiß. Ich glaube, da war die Besatzung krank geworden oder die war noch nicht ready. Irgendwas war da. Ihr merkt gerade, der Film, den habe ich vor zwei Wochen geguckt oder sowas. Irgendwie ist die Hälfte wieder weg. Ja, ja. Meine Notizen haben sich auch von Grenzen gehalten. Verflüchtigt. Ich habe ein Blatt, auf dem steht Apollo 13 ganz groß drauf. Und am Rand steht nur Masern. Mehr habe ich nicht hingeschrieben. Weil irgendwie habe ich den Film geguckt und irgendwie habe ich es nicht für nötig gehalten, da was aufzuschreiben, weil die Handlung ja überschaubar ist in dem Sinne. Man weiß vor allen Dingen auch in Geschichtsbüchern steht. Eigentlich. Genau. Genau, das ist es ja. Ja, und im Endeffekt, Tom Hanks mit seiner Rolle ist ja schon erfahrener Pilot, der war schon bei einer anderen Mission dabei. Der freut sich natürlich nochmal zum Mond hochfliegen zu können und am liebsten will er natürlich auch drauf landen, weil bei seiner ersten Mission, das war die Apollo 8, konnte er quasi nicht landen. Ja, er wollte halt auf dem Mond auch mal sein. Genau, und das wird im Endeffekt in der ersten Szene auch, oder in den ersten Szenen behandelt, wo er dann auch mit seiner Frau da auf den Liegestühlen draußen liegt und wie sie den Mond beobachten und er freut sich so richtig drauf und bekommt ja dann auch kurz danach im Film die Nachricht, dass er dann für die Apollo 13 Mission vorgesehen ist mit seiner Crew. Ja, und daraufhin beginnt ja eigentlich die ganze Vorbereitung darauf, gell? Es gibt diverse Gespräche, also ich handle das jetzt mal ein bisschen grob ab, weil ich finde, der Film zieht sich schon ein bisschen. Ich finde, es wird sich sehr Zeit gelassen. wird dann im Vorfeld dann auch behandelt, Vorahnung der Ehefrau, die hat schlechte Vorahnung, dass was schief gehen könnte. Die Zahl, das wird komischerweise gar nicht behandelt. Das Witzige ist ja eigentlich, dass es die 13 ist, gell? Ja. Wirklich die Unglückszahl, gell? Wo man sagt, Freitag der 13. Wenn man das schon hört, man könnte wirklich denken, das haben sich Leute erdacht, gell? Aber es ist wirklich so passiert, gell? Dass es wirklich die Nummer 13 war, gell? Die solche Probleme hatte, gell? Und dadurch in die Geschichte eingegangen ist. Ja. Und bis zum Start vergehen dann so einige Monate noch mit den Vorbereitungen und sowas. Und es kommen natürlich auch schon in der Vorbereitung Komplikationen dazu, dass nämlich ein Crewmitglied von Tom Hanks, das ist, wie heißt er? Gary Sinise. In echt, also die Rolle, die er spielt, ist quasi Ken Mattingly. Also die Personen gab es ja auch alle, im Endeffekt, die dort verkörpert werden. Ja. Kommt dann raus, dass die zweite Mannschaft, oh, ich weiß nicht, irgendjemand hatte Masern. Ja, der ist auf jeden Fall. Und er hatte die Masern noch nicht im Endeffekt. Und deswegen können sie ihn nicht mitfliegen lassen. Genau. Weil er wäre eigentlich der erste Wahlpilot gewesen, wenn man es so nimmt, ne? Genau, ja. Und der andere ist quasi zweite Wahlpilot gewesen, der dann im Endeffekt mit konnte. Und er konnte halt nicht mit wegen den Masern, weil er es noch nicht hatte und die Masern wahrscheinlich gekriegt hätte. Und am Ende hat er es ja gar nicht gekriegt. Ja, das war echt das Witzigste. Das war das Bittere. Dadurch rückt im Endeffekt Kevin Bacon nach aus der zweiten Crew, quasi aus der Reserve-Crew, rückt quasi in die erste Crew und dadurch wurden die drei quasi diese Hauptcrew im Endeffekt. Also Bill Paxton, Tom Hanks und Kevin Bacon fliegen dann im Endeffekt zum Mond. Und ja, im Endeffekt, kurz nach dem Start tauchen schon die ersten Komplikationen auf. Sie kommen vom Kurs ab, verlieren Sauerstoff. Und ab da wird es eigentlich nur noch eine Rettungsmission eigentlich. Kurz nach dem Start haben sie eigentlich nur noch Probleme, haben Leck in den Sauerstofftanks und sind eigentlich, ab da müssen sie eigentlich nur noch improvisieren. Das ist eigentlich das Witzige. Und in der Vorbereitung hat man ja vorher schon gemerkt, dass sich einige unheilvolle Zeichen angedeutet haben, wie das eben Kevin Bacon dann auch Probleme hat beim Undock-Manöver und so Sachen, gell? Ja. Obwohl er, das ist eigentlich lustiger. Im Simulator. Im Simulator. Eigentlich ist er übelst der Stecher und hat immer übelst die Frauen, gell? Ja. Und das scheiß Modul kriegt er aber. Und er kriegt alles angedockt, aber das Modul nicht. Ich muss sagen, es wird auch, ich finde, es wird sehr, sehr viel rumgenördet eigentlich in dem Film, so. Ja. Auch wenn man sagen könnte, das sind Fakten. Aber es wird verdammt viel rumgenördet, finde ich so, weil oft mit Begriffen um sich geworfen wird, wo der erstmal wieder mit klarkommen muss, was meinen die jetzt gerade? Meinen die gerade die Sonde? Meinen die gerade das Modul? Um was geht's denn eigentlich gerade, gell? Demnach kann man auf jeden Fall sagen, es wird sehr realistisch dargestellt, also relativ realistisch. Selber waren wir ja nun nicht dabei, kann es nicht genau beurteilen. Es gibt auch viel Kritik zum Film. Wie zum Beispiel im Film wird ja dann auch so ein bisschen, werden auch Probleme zwischen den Crewmitgliedern dargestellt, dass sie sich dann ein bisschen verkrachen und Probleme miteinander bekommen. Sowas gab es in der offiziellen Mission gar nicht. Also wenn du in so einer Situation bist, das ist das Letzte, was du gebrauchen kannst. Das sind so Sachen, die zum Beispiel Hollywood wieder zugeschlagen und natürlich wieder was dazu gedichtet. Demnach kann man da auch jetzt nicht alles so ernst nehmen. Aber wie gesagt, diese Explosion des Sauerstofftanks, das gab es auf jeden Fall. Das kann man überall nachlesen in allen Geschichtsbüchern oder auf Wikipedia. Oder auf Wikipedia. Das lang hat überhaupt nicht arrogant, das könnt ihr halt nachlesen. Auf Wikipedia. Das Geile ist eigentlich dieses Manöver, was die starten. Da könnte man denken, da ich echt so gedacht, echt jetzt, das wird jetzt so das Manöver, sie nutzen die Anziehungskraft des Mondes, gehen in die Umlaufbahn vom Mond und nutzen den Schwung, um wieder rauszukommen. So. Da denk mal, das funktioniert. Aber klar funktioniert es. Das Ding ist nur, du musst das in der Zeit betrachten. Ja? Also man hat du hast wahrscheinlich vor diesem Film Marsianer schon gesehen. Und andere vergleichbare Filme wahrscheinlich. Ja, klar. Ne? Und deswegen, das ist meist dieses Slingshot-Move, kennt man halt aus jedem Science-Fiction-Film schon. Mhm. So, und der, also es macht aber schon ein bisschen Sinn, dass es den halt wirklich gibt. Ich meine, natürlich, die steuern damit steuern damit Satelliten durchs All und irgendwelche Sonden, die den Raum erforschen und so ein Kram. Also er scheint wirklich zu funktionieren, oder? Hm. Peter guckt gerade auf www.physik.de. Swing by. Swing genau. by. Swinger Club by. Genau. Klingt nach einem perversen Begriff, aber stammt aus der Raumfahrt. Swing heil. Ja, hier wird auch das Prinzip im Endeffekt erläutert. Ja, du lachst, das hat was mit der anderen Film zu tun. Der heißt, schnell einen Namen ausdenken. Fuck, wie heißt denn der? Warte mal. Es gibt ihn wirklich. Ja, hier wird auch wirklich dann nochmal physikalisch das Prinzip erläutert. Da ist Swing Kids. Swing Kids. Da geht es um Kinder, die vor Jugendliche, die denen verboten wurde, Swing zu hören, wer der Nazi zeigt. Die haben immer Swing Heil gerufen als Gruß. Ach so, ja. Ja. Nicht schlecht. Ja, Entschuldigung, Swing by Manöver. Das ist ein sehr interessantes Manöver, weil sie es eben auch schön erläutern im Film im Endeffekt. Und ich finde so diese ganze Krise, in die sie eigentlich stürzen, und wie das auch so gezeigt wird, unten im Endeffekt die ganze Überwachung, die Flugüberwachung, wie die so diese ganzen Krisen versuchen zu meistern und eigentlich nach jedem Problem, was sie lösen, kommt wieder ein neues, gell. Das gipfelt am Ende noch in der Landung. Ach, übrigens ist gerade Sturmwarnung. Sowas, da habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, gell. Ja. Da wollte ich eigentlich nochmal nachgucken, ob das wirklich auch so war mit der Sturmwarnung. Murphy's Law. Ja, genau. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Ob das wirklich so war mit dieser Sturmwarnung, dass die noch war an dem Tag. Aber es kann tatsächlich sein. Manchmal gibt es so viele Zufälle, die zusammentreffen, gell, ja, dass man denkt, das kann nicht wahr sein, dass man so viel Pech auf einmal hat. Gell, so. Und das Schöne ist eigentlich, dass sie es wirklich schaffen. Gell. Aber das ist ja kein Spoiler, das ist True Story. Gell. True Story. It's History. Was ich halt so mörderkrass finde, ich habe Marsianer, das Hörbuch habe ich gehört und ich habe es verschlungen. Es war unglaublich gut. Der Film ist okay. Der Film ist für viele sehr, sehr gut. Bro Matze findet ihn richtig geil. Ich finde ihn okay. Er liest aber auch nicht. Weißt du, und ist halt manchmal so ein bisschen ungebildet. Und Grüße an dieser Stelle an Matze. Und das ist... weißt du, das ist auch so Filme wie Gravity, ja, der auch wirklich gut ist, der mir wirklich gefällt, ja, wo halt immer so gerade im Raum, was so ganz, also im Weltraum, was ich so ganz schwierig finden würde, so, weil das ist ja wirklich, also wenn es eine lebensfeindliche Umgebung gibt, ja, ist halt so das ultimativ, sag ich mal. Und wenn du überlegst, dass die das in Anfang der 70er Jahre einfach mal sowas überlebt haben und MacGyver-mäßig da irgendwelche Luftfilter zusammenbauen und so ein Scheiß und dann irgendwie dann noch da wieder mit letzten Forts auf die Erde gekommen sind und überlebt haben, da denke ich mir nur, ey, da ist ja, ich meine, der Film ist wirklich langwierig und echt 90er-Jahre-mäßig erzählt, ne, das ist halt einfach so, aber wenn du dir überlegst, dass es halt wirklich passiert ist, so, ich meine, ist egal, ob die sich da nur gestritten haben oder nicht. Der Fakt, dass es passiert ist, dass die ihren Scheiß da, ihren Sauerstoff fast ausgegangen ist und dann irgendwie die Außenhaut irgendwie abgerissen werden muss oder und irgend so eine Scheiße, das musst du dir halt einfach mal überlegen. Die haben halt einfach versucht zu überleben. Und das ist halt so ein, es sind sehr unterhaltsame Filme, Gravity und so weiter und so fort, aber das ist halt wirklich passiert. Weißt du, wenn du die Filme kennst, Gravity und der Marsianer, und da denkst du dir, okay, das beruht vielleicht auf Berechnungen, was die gemacht haben und auf was wäre wenn Szenarien und was die die NASA auch durchspielt oder durchgespielt hat. Und die haben es halt einfach gemacht. Und das hat mich halt einfach, hat mich halt meinen Kopf genommen und hat ihn dreimal im Kreis gedreht, wo ich gerafft habe, dass das eine wahre Begebenheit ist. Also, dass es halt passiert ist. Das ist halt ganz schön krass. Ja. Ja, das ist schon übel. Aber das ist auch eine sehr schöne Szene hier mit diesen Luftfiltern, wo sie die dann irgendwie zusammenschustern mit dem Tape und allem, was haben. Und wie sie auch wirklich dann am Boden quasi bei der Mission Control, wie sie dann sagen, hier, pass auf, die und die Sachen haben sie. Macht was draus. Ja, ja. Bis dann und dann brauchen wir ein Ergebnis, gell. Und dann siehst du so diese ganzen klugen Leute, wie die da stehen und ja. Jetzt müssen wir improvisieren, gell? Es ist total witzig. Also es hat eigentlich auch einen schönen Humor, der Film, muss ich auch sagen. Das ist so ein Standardspruch von mir, einen schönen Humor. Ja, stimmt. Wir müssen mal eine schöne Humorkasse aufmachen. Ne, hat mich auch teilweise so ein bisschen an Ghostbusters erinnert, weil so ein Situationshumor teilweise auch ist, so, weil so teilweise im Gespräch irgendwelche Sachen fallen, gell, und ja, ja. Sowas wie die Masern, das fällt auch dreimal im Film oder sowas und auch immer so nebenbei und das ist eigentlich der Gag so, das ist so ein Running-Gag, gell. Ja, scheiß Masern. Lustig ist auch, dass die nie auf, also dass die eigentlich so gut wie nie auf die Flugärzte hören wollen immer, gell. Ja. Das ist auch eine coole Szene, wo sie sich dann diese ganzen Überwachungssensoren und so alles abreißen, gell. Ah, die kennen mich mal. Wird alles abgerissen. Ja. Und der Typ am Boden. Ich bekomme kein Signal mehr. Verfällt halb in Panik, gell. Von ihm kriege ich jetzt auch kein Signal mehr. Und von ihm auch nicht. Ich glaube, da oben ist alles in Ordnung. Sehr schön, wie die sich dann, die dann auch so ein bisschen gegen diese ganze Überwachung und, dann so ein bisschen meutern, fast so ein bisschen kleine Meuterei. Ja, naja, angesichts des Todes ist ja halt auch ein bisschen scheißegal, was dein Vorgesetzter dir sagt. Ja, klar. Also, Tom Hanks ist halt auch manchmal ganz schön badass. So. Mhm. Obwohl man das von ihm so manchmal gar nicht kennt. Das stimmt, ja. So. Ich meine, er ist immer noch der handsome, nice guy. Aber es ist manchmal ganz schön trotzig, sag ich mal. Ich finde doch den Cast eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Tom Hanks finde ich toll, Kevin Bacon mag ich, Ed Harris mag ich, mag Gary Sinise, mag ich sehr gerne. Die kennt man ja auch aus mehreren Filmen. Ich verwechsel den immer ein bisschen optisch mit dem Gollum-Schauspieler. Wer ist denn der Gollum-Schauspieler? Scheiße. Ach was. So ein bisschen Ähnlichkeit hat er. Ich hatte auch gerade gehört. Andy Serkis. Ja. Andy Serkis heißt er. Ja, wie gesagt, ist ein interessanter Film. Ist gut gemacht. Ich finde das doch sehr krass, dass der Original Jim Lovell da drin zu sehen ist. Ne? Ja. Das ist halt sehr, sehr nice. Den haben sie am Ende drin. Ja, wenn Tom Hanks landet, dann schüttelt der Originale, der echte Tim Lovell, dem das passiert ist, die Hand. Genau, ja. Es ist so krass. Wow. Sowas mag ich, ja. Also. Da gab es ja auch eine Trivia dazu. Der sollte eigentlich eine andere Rolle spielen. Ja. Und da hat er gesagt, nee, mache ich nicht, weil mein Rang war nicht so hoch quasi wie die Rolle, die er eigentlich spielen sollte. Ja. Er wollte quasi auch wirklich seinen Rang als, was war er? Irgendwo hier stand es dabei. Flight Cocker. Pokémon Cock Edition. Das ist eigentlich auch schon nahezu alles, was man zu dem Film erzählen kann. Ja, ich. Weil der Film, deswegen ist gut, dass wir heute so ein bisschen Vorbereitung haben, also so ein bisschen Vorbereitung hatten, weil das ist ein Film, der handelt Tatsachen ab, lässt keinen Raum für Spiel, lässt keinen Raum für Interpretation. Mhm. Man kann sich halt noch versuchen, da reinzuversetzen in so eine Situation. Und da denke ich, oder dachte man, also mehr kann man dazu eigentlich jetzt nicht mehr sagen. So. Ja. Irgendeine Szene hatte ich gerade noch, die entschuldige, wollte, aber die habe ich gerade wieder vermehrt. Vermehrt? Ja, das ist im Endeffekt, man kann da jetzt stundenlang drüber reden, aber im Endeffekt, man muss es sich angucken. Das ist eben, es wird so schön gezeigt, wie so nach und nach so die ganzen Probleme auftauchen, wie sie versuchen, die zu lösen, das Stromproblem, das Luftproblem, wie können sie was umleiten, was überbrücken, was können sie einbauen, was können sie improvisieren. Es ist eigentlich so ein richtiger MacGyver-Raumfahrtfilm. Aber halt, dass es wirklich passiert ist. Das finde ich halt immer krass. Na. Das kann ich immer nicht oft genug sagen in der Situation. Eine Szene wollte ich jetzt nochmal behandeln, aber habe ich jetzt gerade wieder vermehrt. Was war das denn? Ich vermehrt. Vermehrt. Ja, keine Ahnung. Jo. Ich hab's vergessen. Totenstille. Kotenstille. An Bord der Dorfschönheiten 13. Die Dorfschönheiten. Die Dorfschönheit. Die Dorfschönheit. Ich freue mich. Vielleicht fällt es mir später noch wieder ein. Ich freue mich auf Folge 10. Aber will ich noch nicht sagen drüber. So. Aber dazu später mehr. Jo, Peter, gibt's noch was Schönes zu Apollo 13? Ich habe eigentlich mein Pulver verschossen. Hast du noch mein Pulver verschossen? Das war jetzt wirklich kurz, ey. Ich dachte, ich werde schon kurz. Ich hab gerade noch mal gelesen, ach so, genau, die waren eigentlich für die Apollo-Mission 14 vorgesehen und wurden vorgezogen, weil die Crew für die Apollo 13, der Kommandant Alan Shepard, hatte eine Mittelohrentzündung. Das war's. Das war der Grund, weshalb die vorgezogen wurden und hatten im Endeffekt auch nur ein halbes Jahr Zeit, um sich vorzubereiten. Das war ja auch das Krasse. Die standen im Endeffekt unter einem enormen Zeitdruck. Ja, auf jeden Fall. Und dann so einen enormen Druck, nach Hause zu kommen wahrscheinlich. Ja, Freunde. Krass. Krass. Peter hat mir den Film The Lego Movie aufgetragen. Eine computeranimierte Filmkomödie von Phil Lord und Chris Miller. Und geht um Lego. Jo, es geht nämlich um einen Bauarbeiter, eine Bauarbeiter-Minifigur namens Emmett. Und welcher ist der berühmteste Emmett, den man kennt? Dr. Emmett Brown. Von Zurück in die Zukunft, egal. Ach so. Und der wird, der ist quasi die Durchschnittsfigur bei Lego, im Lego-Movie. Mhm. Und ja, das sieht man halt so schön, wie der sein Leben lebt, so seine Routine, seine tägliche Routine abläuft. Und arbeitet auf der Baustelle. Es wird viel gesungen. Everything is awesome! Der Song ist auch der Hammer. Ja. Der ist wirklich awesome. Ich finde den super scheiße. Ich finde den super, super kacke. Und auf der Baustelle, er ist noch abends auf der Baustelle und er trifft eine junge weibliche Minifigur namens Wildstyle. Und die und er stürzt in ein Loch und stößt auf ein mysteriöses Objekt, was auch Wildstyle finden möchte. Mhm. Und ihm wird schwarz vor Augen. Und anschließend wacht er in einem Feuerraum auf mit Bad Cop, einem bösen Polizisten. Und auf der anderen Seite, er hat einen Wechselkopf, kann man drehen, da ist der gute Cop. Und da wird er dann verhört und er hat diesen super, super Megastein. Und der Stein des Widerstandes, um genau zu sein, ja, der auf seinem Rücken angeklebt ist, mehr oder weniger. Und ja, sie flüchten, was wollen er mit einschmelzen, aber Wildstyle rettet ihn und dann hauen sie ab. Aus dieser Lego-Stadt, aus dieser Lego-City. Und die denken, nämlich Wildstyle denkt, Emmett ist der Wunderbauer, der, nicht Wunderbauer, ne? Doch, Wunderbauer. Halt so ein richtiger Bauer. Meisterbauer. Meisterbauer. Der Meisterbauer. Ich hab auch gerade nach dem Wort gesucht. Und dann flüchten sie eben durch verschiedenste Welten. Denn der böse Mr. Doktor. Warte mal, ich habe doch bestimmt Notizen gemacht. Hab ich. Jo, Artefakte aus. Achso, ja. Lord Business. Lord Business. Ein geiler Spruch. Lord Business. Und hat nämlich vor, ist quasi schon der Chef, der Präsident von dieser Lego-Welt und hat vor, mit dem Craggle, was sich dann herausstellt, dass das eigentlich nur eine Tube Crazy Clue ist. Also Tube Kleber. Hm. Mit dem Craggle möchte er die Welt. Also er möchte quasi nicht, dass die Meisterbauer kommen und mit ihrer Fantasie die schönen Lego-Modelle, wie sie eigentlich gehören, umbauen zu dem, was ihm gefällt. Genau, ja. So, das ist eigentlich das ganze Ding. Emmett ist leider nicht der Meisterbauer. Denkt Wildstyle. Denn sie kommen nämlich zu Vitruvius. Vitruvius ist so ein Pseudo-Gandalf, gesprochen von Morgan Freeman im Original. Und ja. Ganz lustig finde ich die Doppelcouch. Da wird Wolkenkuckucksheim wird zerstört. Hm. Sie fliehen nach Wolkenkuckucksheim und er baut was. Sie bauen das Bat-U-Boot mit Batman. Batman spielt auch mit. Das Bat-U-Boot. Und auch Emmett trägt seinen Teil dazu bei. Und zwar baut er seine berühmte Doppelcouch. Eine Couch, die mit an der Seite Leitern, Lego-Leitern befestigt sind. Und auf den Lego-Leitern ganz oben ist nochmal eine Couch. Und die Feinde zerstören das U-Boot, das Bat-U-Boot. Und sie scannen danach das Meer ab und sehen, da ist so eine Doppelcouch. Was ist denn das für eine komische Erfindung? Und gehen weiter. Und in der Couch haben sich alle versteckt. Und sie wurden quasi durch Emmett gerettet. Hm. Jo. Nice. Also bis dahin merkt man schon, der improvisiert total Müll teilweise. Ja. Aber es funktioniert komischerweise. Irgendwie, ja. Das ist auch in dem Western-Setting ist das ja auch so, gell? Genau, genau. Oder einfach seinen Kopf nimmt als Rad. Richtig. Jo. Anschließend deckt sich Emmett einen Plan aus, zu Lord Business in seinen Business Tower, ich finde immer die Namen immer so gut, reinzukommen, um den Craggle zu stehlen. Mhm. Aber sie werden leider aufgehalten und Emmett stößt sich mit einem 9-Volt-Block an ihm befestigt. Das finde ich immer so geil, dass diese so Real-Life-Sachen wie ein Pflaster und so Kram halt so als Artefakte gehandelt werden. Unter anderem auch dieser krasse Stein, den Emmett auf den Rücken geklebt hat, mhm. Was dann eigentlich am Ende nur rauskommt, dass es der Deckel für die Kleberdose, für den Craggle ist. Ja, genau. Quasi damit wird der Craggle entschärft. Mehr oder weniger. Und, Emmett fällt aus dem Fenster im Tower und fällt in die reale Welt. Und das fand ich eigentlich ganz nice. Kommt eine Realfilmsequenz von einem A-Voll, Adult Fan of Lego. Hm. Es geht nämlich eigentlich um ein Kind, was mit den Lego-Steinen seines Vaters spielt. Aber der Vater hat gesagt, hier, da geht's nicht dran. Halt, stopp. Das bleibt alles so, wie es ist. Genau, das ist meins. Und hier wird auch nicht rumgebaut und nix. Und der Vater fängt an, alles zu verkleben. Im Endeffekt geht diese ganze Geschichte in der Fantasie des Kindes ab, was eine tolle Sache ist. Irgendwie, das fand ich einen schönen Twist. Und am Ende natürlich wird er überzeugt, ja, du darfst doch umbauen. Mhm. Na? Dann spielen sie dann gemeinsam. Mehr oder weniger. Der Kleber wird gelöst wieder und so weiter und so fort. Ich fand auch diesen Begriff A-voll, Adult Fan of Lego. Mhm. Gibt es auch einen deutschen Begriff. Wie hieß der? Elf. Ich bin ein Elf. Erwachsener Lego-Fan. Und das bin ich ja wirklich. Ich bin ja selber Lego-Fan. Und ich war ja auch noch nie gehört. Das halt kurz zur Geschichte. Alles wird gut. Alle freuen sich. Lord Business wird freundlich. Und sieht dann selber seinen Fehler ein. Denn Lord Business ist ja eigentlich nur personifiziert sein Vater quasi, der ja möchte, dass die Ordnung bestehen bleibt und so weiter und so fort. Und ich habe in dieser Szene gesehen, dieses unglaublich riesige Lego-Kellerchen. Mhm. Und dachte mir nur, Alter, nice. Das dachte ich mir auch so. Ja. Alter, ist das geil. Der hat ordentlich Platz für Lego. Ja. Und ich muss mal sagen, was der Junge sich für Sachen ausgedacht hat, was er da baut, ich weiß nicht, ob mir das damals eingefallen wäre. Mhm. Aber egal. So, alles wird gut, alles wird schön und kriegt Emmett noch Wildstyle? Das weiß ich nicht mehr. Weil Emmett steht auf Wildstyle und Wildstyle ist mit Batman zusammen. Ja, die küssen sich sogar, ja. Ich bin Batman. Das grundsätzlich zum Plot. Ich finde, in der Komödie ist ja ein Plot auch nicht immer so ganz wichtig. Hm. Es ist auch ein Familienfilm und ich finde das ist halt so dieser typische Familienfilm-Plot eigentlich. Wo ich sagen muss, dieser Realfilmteil hat mich schon sehr überrascht. Obwohl das ja schon ein bisschen angekündigt ist. Mhm. Durch diese Artefakte. Das stimmt, ja. Jo. Hast trotzdem ein netter Twist so ein bisschen. Ja. Das ist überraschend trotz allem. dass es dann das halt doch so dolle machen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Da möchte ich jetzt einiges, der Emmett, was mir aufgefallen ist, der Emmett, ich weiß gar nicht, ob das so thematisiert wird, ist die einzige Lego-Figur, die das klassische Lego-Gesicht-Design hat. Mhm. Und zwar, das klassische Lego-Gesicht-Design ist einfach nur ein Punkt. Also das hier ist jetzt quasi in Motion, das ist quasi Quatsch. Du musst einen mit Zoom-Mund finden, da sieht man nämlich, dass er eigentlich das klassische Lego-Design ist. Nämlich das klassische Lego-Design war ja, Gesichtsdesign war ja, dass er nur zwei Punkte als Augen und einfach nur einen Mund. Ich kann dir auch einen holen. Ich habe nämlich welche da, egal. Ja, ich weiß schon, was und du die meinst. Anderen haben halt schon Pupillen und Augenbrauen und Bärte und was auch immer halt. Irgendwelche bestimmte Sommersprossen und so. Er ist die einzige klassische Lego-Figur. Ne? Hm. Vom Gesicht her. Vom Gesicht her. Er hat auch diese typische Stino-Frisur. Ja? Er hat die klassischste Lego-Figuren-Frisur, die es gibt. Ja? Also er ist wirklich die unaufgeregteste. Das ist halt, da waren sie halt wirklich konsequent, das finde ich schön. Hm? Na, aber lass mal das Bild offen, bitte. Na gut, ja, der Astronaut hat auch ein bisschen, der hat eben den Helm wieder dafür. Der Astronaut, ja, das ist der 80er Jahre, aber der hat ja Augenbrauen. Hm, stimmt, ja. Der 80er Jahre, das fand ich auch sehr nice. Ja, auch wieder so ein Detail, ich hatte nämlich auch so einen, auch so ein schönes Detail, dass bei dem der Helm gebrochen ist. Hm. Und das war immer so. Also es war ganz oft so. Bei den Lego-Helmen. Und da finde ich, haben sie wirklich ganz tolles Augenmerk auf die Details gelegt. Und das fand ich echt schön. Der Batman hat hier so eine Grundstimme von Christian Bale, wie sich das gehört. Fand ich auch richtig geil. Natürlich sind noch viele dämliche Witze dabei, aber auch mal Witze, die ich ganz lustig fand. Wie zum Beispiel, ja, ich bin Dumbledore. Hammelohr? Dumbledore. Also richtig dumm. Die Botschaft des Films ist eigentlich, Teamwork kann alles schaffen, kann alles leisten auch. Ne? Und die Fantasie schlägt alles andere. Ich fand schön, dass sie viel vermischt haben mit diesen Sets. Ich fand diesen Weltenwechsel fand ich ganz toll. Diese hätte ich auch gerne viel, viel mehr Welten gesehen, ja. Hm. Und auch dieser Typ, ich will eine Rakete bauen, nee, ein Flugzeug, ich baue ein Flugzeug. dieser, das war auch immer richtig nice. Dieser Weltenwechsel war ganz toll. Ich hätte mir noch ein paar mehr Welten gewünscht, aber da hätten sie, denke ich mal, noch ein bisschen mehr Probleme mit verschiedensten Marken bekommen. Ich hätte zum Beispiel noch Lego, ich hätte nämlich noch Herr der Ringe Lego noch gerne was gesehen und Herr der Ringe Lego Hobbit Lego, aber ich glaube, gab's das da schon. Ich hätte gerne gesehen, von hier sieht man den gebrochenen nochmal Helm. Schön, den gebrochenen Helm. Ich finde auch ganz toll, dass es das so effektemäßig so, die waren nicht einfach nur glatt gebügelt, die hatten eine Form, also nicht eine Form, die hatten eine Haptik. Wenn du jetzt da drüber streichen würdest, wären die rau. Und das hast du denen halt auch angesehen. Mhm, stimmt, und das fand ich halt richtig toll. Im Allgemeinen, das hatte manchmal sehr Stop-Motion-Film-Anleihen. Ja. Ganz toll, fand ich super toll. Toll, toll, super toll. Ich fand es eigentlich eher schön, den Film zu betrachten. Mir das alles anzugucken, diese ganzen Details überall. Wie was gebaut ist. Die Story war halt wirklich echt Nebensache für mich. Ja, die Story ist auch für Kinder gemacht, sag ich mal. Ist halt für das ist so für so ein Familienkino-Erlebnis ist ja. Das. Den Lego Batman Film habe ich noch nicht gesehen. Den würde ich aber gerne mal sehen. Den muss ich auch noch nachholen. Wegen der Joker Stimme. Das würde mich mal interessieren, wie er es gemacht hat. Gronk. Star Wars haben sie verwurschtelt. Star Wars war mit drinne. Mhm. Es war Batman mit drinne, gerade in diesem großen, wie so eine Art Konzil oder was das war, in Wolkenkuckucksheim. Dumbledore war dabei von Harry Potter. Es gibt eigentlich noch so viele schöne, ein Piratenschiff war dabei, Lego Piratenschiff ist auch nice. Ich glaube, da würde ich mir heute sogar noch eins kaufen davon, weil ich es einfach mag. Und ja, also ist es ein Film für, wie gesagt, für die Familie. Ich habe es halt wirklich die Steine genossen und so weiter und so fort. War Batman? Ja, Batman war auch dabei, stimmt. Superman. Ja, so heißt der, genau. Ja, Batman Peter, war dabei, Peter ja. macht ein Bild von Batman schon wieder Superman. Von Superman auf und ich sage Batman. Ja, gerade in dieser Situation, wo sie da beraten hier im Kreis, da sind auch so ganz viele Figuren dabei, so ganz viele Details, die man da erst nur so Ninja Turtle. Ja, stimmt, Crash, Ninja Turtle Crash war auch dabei. Das sind so Sachen, die gehen, da muss man eigentlich die ganze Zeit Stopp drücken. Weil da so viele Details drin sind, hier der Geist, Robin Hood, Green Lantern. Ja, es ist schon richtig nice. Das ist schon witzig. Die Botschaft ist Teamwork, das habe ich ja schon gesagt, der realen Filmteil. Ich kann den Vater vollkommen verstehen. Ich kann ihn vollkommen verstehen. Das war mir klar. Es tut mir leid, aber das ist halt, das sieht nice aus, wenn es zusammengebaut ist und da wird nicht rumgespielt. Ich glaube, mein Kind wird irgendwann auch mal einen richtig schweren Stand haben in der Hinsicht. Weil mein Lego Ghostbusters Haus gehört nun mal mir. Punkt. Da gibt's extra Lego für die Kinder. Das bleibt, ja, doch, wirklich. Mhm. Da würde ich extra Lego für die Kinder raus. Ist mir scheißegal. Ja, klar, ne? Oder halt Modelle geben, die mir nicht so wichtig sind. Schade, dass es kein Ghostbusters Teil gab. Ja, stimmt. Echt ärgerlich, weil 2014 gab es das Ghostbusters Auto schon. Schade, dass es kein Lego Zurück in die Zukunft Set zu sehen gab. Es wäre so geil gewesen, den DeLorean zu sehen. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich verdammt teuer gewesen. Aber hier der Marty McFly Schauspieler heißt Michael J. Fox. Michael J. Fox macht ja immer noch Synchronarbeiten. Und das wäre halt richtig nice gewesen. Das wäre geil, ja. Jetzt war ich ein bisschen irritiert. Drogen werden zelebriert. Nee, ich habe jetzt kurz auf die andere Seite geguckt, da stand Pulp Fiction. Ich hasse das wär's. Will Ferrell, Der Vater. Ich kann den Schauspieler nicht leiden. Man sieht manchmal Leute und kann sie nicht leiden. Ist leider so. Es tut mir leid. Und am Ende fand ich auch noch ganz nett die Anspielung, ja, wenn du jetzt hier spielen darfst, dann darf auch deine Schwester hier spielen. Mhm. Schnitt, Emmett und Wildstyle haben ihren ersten Kuss, drehen sich rum und dann kommen Duplo-Steine von oben. Wir sind vom Planeten Duplon. Wir werden euch irgendwie auslöschen oder so. Die kleine Schwester spielt noch mit Duplo und darf jetzt mitspielen. Das fand ich irgendwie ganz toll. Das fand ich echt schön. Ja, Peter, deine Einschätzung zum Film. Ich gebe heute auch keine Noten. Ja, ich auch nicht. Ich gebe eine 6 aus 10. Aus 10 Legosteinen. Also, ich muss Choppers. Sagen... Ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe auch mehr erwartet. Ich habe auch gehofft, dass irgendwie, also dass einfach noch mehr drin ist, dass einfach noch viel mehr los ist, dass man noch viel mehr Welten sieht. Aber man muss trotzdem sagen, der Film ist trotz allem, das was er hat, ist er ziemlich vollgestopft. Mit Haufen Sachen, die man teilweise auch die Kinder erst, nicht wahrnehmen. Genau, die man erst im Detail erkennt, ja. Wo man teilweise auch mal Stopp drücken müsste, was man natürlich auf Netflix gut machen kann. Was man aber im Kino eben nicht kann. Ich habe den damals auch im Kino zum ersten Mal gesehen. Okay. Und um uns rum saßen nur Kinder. Das war richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Kindern ins Kino zu gehen, wenn du ernsthaft, also wenn du privat unterwegs bist und einen Film gucken willst, ist absolut die Hölle eigentlich. Ich war nur mit Kindern im Kino, als ich selbst ein Kind war. Mhm. Und das ist eigentlich so, als Erwachsener ist es teilweise, also wenn du dir ernsthaft einen Film angucken willst, ist es die Hölle. Ich habe es bei Harry Potter damals schon mal erlebt und bei Lego The Movie war es auch so. Bei Harry Potter? Bei Harry Potter. Ja, aber wir waren doch bei Harry Potter. Nee, ich meine jetzt, da war ich mit einer Freundin. Und die Heiligtümer des Todes. Nee, nicht wir. Teil 1. Nicht wir. Aber da waren Was? Wir doch selber noch jünger. Das meine ich. Ich meine, der erste Harry Potter Film war aber nicht beim ersten. Ich meine, bei dem letzten war das. Da war ich ja nur schon ein bisschen älter. Ja, bei dem ersten war ich glaube 13 oder so. Und die Heiligtümer des Todes 1, war das, wo die wo diese Spinnenszene dann war später. Ich glaube ja. Es gibt mehrere Spinnenszenen bei Harry Potter, stimmt's? Ja, war das jetzt bei Heiligtümer des Todes 1 oder 2, wo diese Szene war, wo sie dann im Wald sind, wo dann diese Spinnensequenz kommt, wo sie dann die Spinnen sehen. Egal. Jedenfalls ich glaube, du vertust dich gerade ganz schön brachial. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Es war bei Teil 2 gehen sie nämlich in den Wald zu Aragog, der großen Spinne. Ja, das meine ich auch nicht. Die sind in Heiligtümer des Todes Teil 1 sind die doch dann an so einem See, wo sie dann auch den Patronus finden und da haben sie doch dann auch irgend so eine dunkle Vision, irgendwas sehen sie da. Ja. Und das war ein bisschen gruseliger. Ich glaube, ich war der Meinung, es waren irgendwie auch Spinnen. Auf jeden Fall haben alle rumgeschrien, alle Kinder. Es ging mir voll auf den Sack. Aber zurück zu The Lego Movie. Lego The Movie. Da war The Lego Movie. Lego The Movie. Lego The Lego Movie. The Lego. Fakey aus, Fakey weiß, ich bin geil. Movie Lego The. Ja, also da war es so ähnlich. Viele Kinder um mich rum. Und ich muss eben auch sagen, viele Witze haben auch nicht bei mir gezündet, so, weil sie wirklich teilweise sehr platt sind. Und die Kinder haben auch nicht unbedingt immer gelacht. Da erinnere ich mich immer noch gerne zurück, so damals im Kino. Ja. Viele Sachen wurden auch nicht verstanden. Manche Witze sind ja auch eher für Erwachsene gedacht. Mhm. Das hat mir auch immer, weil du auch sagst, Familienfilm. Ja. Manche Sachen sind extra so gehalten, dass Kinder drüber lachen können, aber den eigentlichen Witz gar nicht greifen können. Eigentlich Witz, der dahinter steckt. Ja, oder Kinder lachen da immer Slapstick-Sachen. Die zweite Seite, ne, des Witzes. Ja, und da ertappt man sich dann als Erwachsener, dass man mal lacht, wenn keiner lacht. Die Kinder, ne? Also mit dem. Ich kann nicht lesen. So ungefähr. Ja. Auf jeden Fall ich weiß nicht, die Story gefällt mir nicht so ganz von dem Film, muss ich irgendwie sagen. So, ja. Es ist keine schlechte Idee mit dem Meisterbauern und Kreativität über alles und da Batman als Liebhaber, das finde ich eigentlich ganz witzig, dass Batman mit drin ist und dann der Liebhaber davon verweist sein ist. Das ist eigentlich eine ganz lustige Idee. Weil ich sage, die Liebhaber, ne? Und ja, genau, und er ist so der Prototyp von einem Freund, von einer Frau, die du haben willst, der auch total super ist, gell? Und ja. So Batman ist eigentlich so, es gibt keinen besseren Vergleich als Batman eigentlich. Super reich, hat alles, gell? Ja. Ist voll geskillt, hat sich nicht verskillt wie Budi. Also hat wirklich alles drauf und alles, was eine Frau eigentlich mag, hat eine tiefe Stimme. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Hey, komm her. Ja. Ja, zur Story. Die Story ist, geht so. Ist das Geist, geht so. Geht so. Geht so. Wie gesagt, den Song habe ich im Gegensatz zu dir gefeiert. Everything is awesome. Ich finde den im Englischen eigentlich geiler als im Deutschen. Ja, stimmt. Alles hier super. Ich finde es auch im Englischen geiler. So. Everything is awesome. Das klingt irgendwie viel geiler. Ja, na klar. Ja, und die Umbausequenzen sind auch geil. Ja. Das erinnert mich so derbe an so Lego-Spiele. Ja, wenn die immer so was umbauen. Ja, stimmt. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, dann geht's ganz schnell. Ja. Super geil. Weil, wisst ihr, was ich mir eigentlich wünschen würde? Was? In derselben Optik. Ein Ghostbusters-Film. Halt's Maul, Peter. Einfach nur, weil das ist nämlich eigentlich der bessere Lego-Movie, Lego City Undercover. Mm, das wäre auch das geil. Das ist eine geile Story. Es ist witzig as fuck. Ja. Es hat so viele popkulturelle Referenzen. Ich meine, Lego feiert sich da die ganze Zeit nur sich selbst ab eigentlich. Ne? Und Lego City Undercover hat so viele popkulturelle Referenzen. Ey, das Spiel fängt mit dem Song I Walking on Sunshine mit von Katarina and the Waves an. Mhm. Also was Geileres gibt's gar nicht. Es hat einen GTA-Anfang quasi. Mhm. Das ist eigentlich der Lego-Film. Das stimmt. Das ist nämlich meiner Meinung nach auch das beste Lego-Spiel. Also es gibt kein Vergleichbares. Hm. Hast du Pokémon Lego geguckt? Ich habe gerade mal geguckt, nur mal als Gag, weil ich irgendwie der Meinung war, ich habe mal sowas gehört, dass das Lego auch bei Pokémon aufspringen will, aber ich glaube, das ist Quatsch. Ja. Das ist halt so Fanmade-Kram. Alter, das Schicki sah scheiße aus. Ich bin dort. Das sah wirklich das fett aus. Das Pikachu. Auch nicht gut fett, sondern fett. Peter! Was kommt denn jetzt? Mir ist was eingefallen. Scheiße. Oh, was ist denn jetzt? Ey, ich bin fucking hyped auf Harry Potter Go. Kommt das wirklich? Es ist bestätigt. Ich glaube, es ist bestätigt. Es war sogar bei Michael Obermeier in den News drin. Also es ist bestätigt. Ach was. Knights. Das Hallo. Das kommt wirklich. Hallo. Mhm. Geil. Ah, sind wir dieselben Macher? Ja, ist wieder Niantic. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Schwierig, gell? Mhm. Mit Pokémon verbindet man mehr. Das macht doch mehr Sinn, mit durch die Kante gehen und Pokémon fangen. Aber eigentlich wünsche ich mir ein klassischeres. Also eine klassischere Version von Pokémon Go. Du kriegst dein Anfangs-Pokémon, du levelst es hoch durch Kämpfe, fängst die Pokémon durch Schwächen. Ja, das war zu sehr rumlaufen und einfach wild Pokémon fangen. Ja. So, ich finde das so schade. War dann eher auf die Arenen begrenzt. Gell? Na, wenn sie jetzt schon die dritte Generation jetzt schon eingeführt haben, ey, das ist, irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr, weil du immer wieder von vorne gefühlt anfangen musst. Ja. Das ist kacke, ist das. Kannst du haken. Kannst einen Haken dran machen. Ja. Mein Lego-Fazit wäre durch für mich jetzt. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss sagen, es ist für mich auch eher ein mittelmäßiger Film, sag ich mal. Es ist natürlich alles, was das Lego-Herz begehrt, oder das meiste zumindest drin, gell. Es ist kreativ. Die Leute haben sich viel ausgedacht, die Story ist platt. Das sieht toll aus. Es sieht toll aus, dass das Motion sieht toll Look, aus, wie du schon diese Laserstrahlen perfekt. Aus diesen Stangen. Mhm. So, diese aus den Stäben. Super nice. Oh, ein Abra. Jetzt hat Robert erstmal Pokémon Go angeworfen. Pokémon Go. Dann wird's bestimmt gleich Teleport. Ja, für mich ist es eher so ein mittelmäßiger Film. Wobei. Aber, muss ich eben sagen, der ist gut produziert trotz allem, gell, der ist eben jetzt auch ja, mittelmäßig, wäre jetzt auch, wenn die Bildqualität oder sowas, wenn die ganze Umsetzung auch kacke wäre, dafür ist er eigentlich schon wieder, wäre für mich Mittelmaß, sag ich mal. Wenn es eine mittelmäßige Story und mittelmäßiges Bild ist, ist er für mich eine 5 von 10 so ungefähr. Echt? Also ja, weil es geht immer noch scheißer. Scheißer Horror. Weil es gibt Filme, die sind so platt von der Story, wo es einfach nur noch um Müll geht. Wo du wirklich sagen kannst, ja, da musst du die Skala nach unten erweitern noch, also da kannst du nur im Minusbereich anfangen. Also für mich ist auch in Sachen Videospielen ist die Story mit das Wichtigste. Hm. So. Und von so einem Film erwarte ich halt einfach eine Story. Wenn ich zu, weiß ich nicht, Michael Bay gehe, weiß ich, was ich zu erwarten habe. Da gehe ich mit anderen Ansprüchen rein, ja. Ist einfach so. Muss ich jetzt mal so sagen. Nicht besser als Transformers war es auf jeden Fall. Mit Transformers. Ich habe den ersten Transformers gesehen, nie wieder einen. Zu Recht. Mhm. Doch keine Lust drauf, die Scheiße. Hast du alles richtig gemacht. Ey. Ich würde sehr gerne den neuen Thor sehen, das soll sehr gut sein. Ja, die will ich mir auch noch angucken. Ich will mir auch so vieles momentan angucken. Ich gucke mir sowas aber lieber daheim an. Ich will mir noch S angucken, ich will mir noch Saw 8 angucken. Ja. Da habe ich so viel vor. Zuletzt sage ich mir erstmal, weil ich es gerade sehe. Boah, ich bin Level 25. Jetzt schweife ich nochmal voll ab. Jetzt, ja. Wie weit hast du das gespielt? Was? Ich war schon auf Level 39 oder so, aber... Hast du wieder neu angefangen? Ja, nee, die haben da meinen Account gebannt. Ja, hast du getrickst. Hast du getrickst, hä? Gechickst? Nice Chicks. Weil ich es gerade sehe hier als Werbung. Stranger Things Staffel 2 habe ich jetzt fertig geguckt. Ah! Und? Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt schon zu viel drüber sagen soll, weil es kommt ja noch ein Stranger Things Podcast. Ja, ich wollte dich... Also ja. Ich kann grob sagen, ich fand sie schlechter als die erste. Ich fand die erste Maul. Besser. Halt's Maul. Geht's schon los. Halt's Maul. Ich Dazu später mehr. So, also ihr könnt euch auf ein Streitgespräch freuen im Stranger Things Podcast. Das Ende war so schön. Das Ende war wunderschön, das aber war zwischendurch so hat es mich so verloren. Schön, das war so schön. Es war so schön. Aber das werde ich nochmal erläutern. Ja, das ist so geil. Das Ende war super. Das Ende nach Ende. Die letzten Folgen war ich wieder voll dabei. Ich muss sagen, der Anfang war mir zu langatmig. Ach, scheiße. Wir hören jetzt auf. Nee, wir hören jetzt wir auf. Wir hören jetzt ja auf, hier, wenn ihr sonst zum Stranger Things Review zu machen. Podcast, ja. Stranger Things Podcast, dazu später mehr. Dazu später mehr. Ah, ich freue mich. Ich will den bald mal machen, den Stranger Things Podcast. Aber den können wir doch machen. Ja, den machen wir als Podcast 11. Aber, hier, ihr merkt, es ist alles durchgetan. Aber ich will noch Beyond Stranger Things fertig gucken. Habe ich schon. Da jetzt das erste Gespräch habe ich geguckt. Geht doch nur eine halbe Stunde. Ja, das sind Folgen mehr Staffel noch. Stimmt, ja. Ich habe jetzt mit der zweiten Gesprächsrunde angefangen. Okay, du musst noch gucken. Tja. Ich habe nur die erste geguckt. Und da wird gleich in der zweiten Gesprächsrunde wird was verraten, was mir nicht aufgefallen ist. Zum okay. Beispiel. Und da haben selbst die Schauspieler, also die jungen Schauspieler, haben gesagt, wow, so war das gemeint. Okay, krass. Cool. Guck ich da mal rein. Ganz witzig. Ja, die Schauspielerin, die Elf spielt, das wird mal eine hübsche Frau. Muss ich mal sagen. Die hat ein total interessantes Gesicht. Eine richtig hübsche Frau, die hat ein wunderschönes Gesicht. Erinnere mich manchmal ein bisschen an Emma Watson. Und ich stehe auf Emma Watson. Die ist halt wirklich gut, ey. Ah, da finde ich fast, dass die neue hier, wie heißt sie? Mad Max. Dass die mehr davon hat, von Emma Watson. Echt? Mit roten Haaren. Red okay. Was? Ich habe ja Crosshead von Max Nikolaus Nachtsheim, aka Rockstar, steht ja auf Rothaarige. Und da hat er, die haben ja die erste von der Live-Tour, wo wir waren, die erste Folge war die Stranger Things-Folge, wo der gesagt hat, ja, da spielt jetzt so eine Rothaarige mit. Leider ist sie noch nicht über 18, leider ist sie noch nicht alt genug. Irgendwie so. Ah nee, da ging es um S. Da ging es um S, wo er das gesagt hat. Ach so. Die wird auch mal eine gute. Eine gute. Später spielt sie mit bei Beautiful S. Gute Birgit. Oh, Ananas-Schlampe. Zwischen Ziegen und Hühnern. Na. Wir brauchen eigentlich noch offiziellen die Dorfschönheiten Geocache, gell? Das weißt du. Das könnte er sein. Zwischen Ziegen und Hühnern. Oh, nee, hätte ich Never Drop ich mal machen wollen. Ich habe sogar schon einen Platz. Das mache ich. Den mache ich, Peter. Den mache ich. Ist gelaufen. So, Peter, gibt's noch was Schönes, was du uns berichten kannst? Ich kann noch berichten, wo ich vorhin gesagt habe, oh, hey, lass ich jetzt weg. Ja. Ich habe die Woche weiter PlayStation gezockt. Okay. Bin bei Final Fantasy 15 immer noch lange nicht. Ich entdecke immer wieder neuen Scheiß. Noch lange nicht am Ende angekommen. Egal. Ich habe mit Neo angefangen. Okay. Und das ist ja, weil ich das letzte Mal habe ich ja schon damit angefangen, das erste meiner Spiele, so was so Souls-like ist, sagt man ja so schön. Mhm. Und oh, ich bin voll gefangen drin, ey. Das fetzt dermaßen. Okay. Das ist schön schnell. Man kann schön schnitzeln. Also Gegner schnitzeln machen quasi. Ja. Ach, das fetzt total. Ich habe gestern den ersten Boss gelegt, nach 30 Anläufen oder so. Eigentlich ist total frustrierend, aber irgendwie trotzdem motivierend. Weil du denkst, irgendwie kann man den schaffen. Ich muss den jetzt irgendwie mit dem Setting, was ich habe, ich kann ja nichts anderes machen. Ich komme nicht raus aus dieser Mission. Es ist die erste Mission. Ich kann nirgendwo trainieren. Mhm. Ich muss jetzt diesen Boss irgendwie legen können. Irgendwie muss es funktionieren. Und mit der Zeit lernst du echt diese Bewegungsmuster kennen und findest so eine Taktik, wie du den machen kannst. Zwischendurch habe ich echt überlegt, im Internet nachzugucken, was die beste Taktik gegen ihn ist, was er für Schwächen hat. Ja. Aber ich habe es doch dann alleine geschafft. Gut, ich muss dazu sagen, am Anfang war ich zu eitel, die Elixiere zu nehmen. Weil ich mir immer denke, nee, nicht verbrauchen, lieber die Items, also die Heilgegenstände aufheben, ja. Lieber ein paar Mal nur mit der normalen Energieleiste versuchen, so weit wie möglich zu kommen, bis du überhaupt erstmal weißt, wie der sich bewegt und was seine Bewegungsmuster sind, weil sonst verbrätst du noch mehr Elixiere, als sein muss. Und ich habe ihn tatsächlich noch gelegt und bin gestern sogar noch bis zum zweiten Boss gekommen, so einer Vampir-Dame mit ekliger schwarzer Zunge. Aber da ich dann gestern dabei belassen, weil ich dachte... Do you want Licky Tongue, the Pussy Eater? Cock Edition. Genau. Neo Cock Edition. Jedenfalls bin ich voll drin, das fetzte Teil des Spiels. Schön, cool. Also schön herausfordernd. Hm? Macht Spaß. Nichts für mich. Ja, du kriegst dermaßen auf die Fresse. Ja, na gut, diese japanische Mythologie finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja, gut. Da macht mich dieser von dieser Bloodborne-Style macht mich da schon mehr an dieser pseudo-viktorianische, leicht gothic-mäßige. Nischig. Dieser leicht gothic-artige angehauchte, den fand ich da schon ein bisschen schöner. Mhm. Ja, ach. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Mhm. Ausprobieren. Müsste man probieren. Ich habe sogar Dark Souls 2 habe ich sogar für den PC, aber. Noch nie angefangen? Noch nie angefangen, noch nicht. Ach, Leute. Mal gucken, wie weit ich in Nioh komme. Nioh, naja, durchzocken, oder? Doch, durchzocken oder gar nicht. Hast du eigentlich die scheiß Schildkröte gelegt jetzt? Nee, noch nicht. Ich habe gestern erstmal bei Final Fantasy, jetzt geht's gerade um übelst den Nerd Game Talk. Oh, langsam ist der Wurm drin. Ich habe jetzt erstmal, du levelst ja bei Final Fantasy 15 nur, wenn du übernachtest. Okay. Ich habe jetzt bestimmt 10 Tage am Stück, also Ingame-Tage, durchgezogen, Missionen gemacht ohne Ende, um erstmal einen Haufen XP anzusammeln. Ja. Und dann gibt's die Möglichkeit, wenn du im Hotel schläfst, kriegst du EP-Boost quasi. Ja, so ein Bonus. Und da gibt's das beste Hotel, gibt's ja in Altissia, das ist so eine extra Stadt, wo deine Geliebte lebt, so nach dem Motto, mit der du dich verheiraten wirst. Jedenfalls, da gibt's ein Hotel, da kostet die Suite 30.000 Gil. Das teuerste Hotel, was es gibt, aber verdreifacht den EP-Bonus. Okay, das ist nice. Und da hatte ich gestern 180.000 EP angehäuft, alle möglichen Missionen gemacht, gell? Ja. Und dann bin ich dahin verdreifacht, da war ich bei knapp 600.000 EP, gell, fast. Und dann bin ich erstmal, ich war auf Level 45 und bin auf Level 66 gelevelt, also okay, 21 Level gemacht quasi. Das ist nicht schlecht. Mit dieser einen Übernachtung, gell. Und, ja, aber ist der Tag dann irgendwann einfach zu Ende oder kannst du jederzeit den Tag einfach beenden? Du kannst jederzeit beenden quasi, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt schlafen. Aber oder du machst die Nächte durch eben einfach quasi, dann levelst du quasi nicht. Ach so. So habe ich es quasi gemacht. Ich habe einfach weitergezockt, habe mich nicht schlafen gelegt. Okay, ich habe es jetzt falsch verstanden. Ich dachte, über Nacht levelst du, aber es hat was mit dem Schlafen zu tun. Nee, also immer wenn du dich hinlegst sozusagen, levelst du. Okay. Also wenn das du eine Rast einlegst. Ja, und wie viel ist 30.000 Gil ungefähr? Schon einiges. Also ich hatte ist jetzt eine Menge. Ich hatte jetzt über meine Spieldauer hatte ich jetzt 80.000 angehäuft und dann ist okay. 30.000 schon eine Menge. Gut, ich verkaufe nichts von den ganzen Gegenständen, weil ich mir immer denke, da kannst du vielleicht noch geile Zauber draus craften oder irgendwelche Scheiße, die brauchst du vielleicht noch. Und ja, momentan versuche ich mich so an den ganzen größeren Endlevel-Gegnern, sag ich mal. Also da gibt es noch ein paar richtig fette Gegner. Ich habe jetzt noch rausgefunden, in den Dungeons gibt es ein paar Türen, die hat man vorher schon gefunden, durch die kann man nicht durch, weil es einen Schlüssel gibt. Hm. Und für den Schlüssel, das habe ich heute nachgegoogelt, braucht man bestimmte Voraussetzungen. Dann kriegt man den Schlüssel und da drin sind nochmal Gegner, die bis Level 99 gehen. Also das ist wirklich dann nochmal Endgame-Raids quasi. Mhm. Ja. Cool. Und jetzt Level 66, jetzt muss ich mal gucken, so nach und nach, wie ich jetzt diese ganzen Raids angehen. Ja. Und dann natürlich die Schildkröte irgendwann legen, die ist auch Level 99. Da will ich noch ein bisschen hinleveln. Ich glaube, ich könnte sie schon legen. Ich habe mich neulich mal so eine halbe Stunde dran probiert. Ja. Da hatte ich auch dann eben meinen Kumpel da hier quasi, da haben wir dann, habe ich dann gesagt, ja, ich lasse es jetzt, ich glaube, ich könnte es schaffen mit der richtigen Taktik, aber da zocke ich wahrscheinlich 3 Stunden an dem einen Kampf und das will ich jetzt nicht machen, lieber noch ein bisschen grinden und looten und leveln. Das muss drin sein in Final Fantasy 15. Ja. Und ist auch drin. Geiles Game. Ich habe viel drüber gehört und mich reizt das ja schon ein bisschen, aber ich habe so viele Zeitfresser auf der Agenda demnächst. Demnächst wird es ja mit der Switch noch mal ein bisschen schlimmer werden. Das ist einfach keine Zeit. Kannst du auf Freizeit switchen. Tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ich kriege alles gebutton. Das ist der MC Button war halt gar nicht da. Stimmt, MC war halt eine sehr ruhige Folge. Aber dafür inhaltlich sehr unruhig. Mhm. Ich glaube, wir haben heute mehr drumherum geredet um alle anderen Themen. Ja. Das war wie die letzte Folge eigentlich. Ja. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten über Radio Nukular geredet und der Rest war eigentlich alles Mögliche, Gott und die Welt. Ja. Was? Ich denke, das machen wir schlecht. Irgendwie. So, ich verabschiede mich, Peter. Ja. Ich danke dir für den wunderschönen Tag. Es ist ungewohnt, so kurz zu casten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tilly D, ihr Wichser.